Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Aber meinst du nicht, dass Musashi potenziell für die Zukunft die Möglichkeit hat, mal einen Titelkampf zu bekommen? Also ich halte das nicht für abwegig. Ja, das ist auch nicht ausgeschlossen. Aber es haben ja schon viele Leute einen Titelkampf bekommen, die keine Sau kannte. Das stimmt. Jetzt überlege ich gerade, in der heutigen Zeit, in der heutigen UFC-Zeit ist es wahrscheinlich genau andersrum. Da ist eigentlich wichtiger, dass die Leute dich kennen und nicht so sehr deine Erfolge als Kämpfer. Da sollte der Gigat sich mal Gedanken drüber machen. Er hat es ja versucht. Er hat es ja versucht nach dem Belfort-Kampf. Da haben ja alle, also nach der Pressekonferenz, nur darüber gesprochen, dass wir eine andere Seite sehen von Musashi. Und ja, genau, er macht's Maul auf. Ja. Und es hat ja, sag mal, bisweilen funktioniert. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich diese Manchester-Card nicht unbedingt massenhaft News abgeworfen hat. Also ich denke mal, nach 205 hätte so eine Pressekonferenz von Musashi weniger hohe Wellen geschlagen. Ja, er wäre wahrscheinlich gar nicht zu Wort gekommen. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Also, ich glaube, das siehst du ja, wenn man diese Pressekonferenzen sich dann auch anschaut. Es ist dann so, ich habe eine Frage für Conor. Ich hätte Conor McGregor, bitte. Ja, und dann sitzen da so irgendwie 5 Leute vorne und die ganzen Journalisten so, was? Nein, wieso sollte ich ein Zitat von dem wollen? Das liest ja keiner. Darauf wollte ich dich sowieso schon immer mal ansprechen, aber erstmal muss ich dir erstmal erklären, ich habe ja mein komplettes Podcast-Portfolio geändert, kann man sagen. Na, was, ja. Wie? Ja, naja, ich hab das jetzt alles so ein bisschen, also ich merke das, wenn ich mit Leuten über die UFC oder über MMA rede, dass da eigentlich immer noch mehr dahinter steckt, dass ich mich noch mehr für die Leute an sich interessiere oder die Themen haben, die man nicht angeht, weil ja, man möchte halt in diesem MMA-Radio-Kontext nur über MMA sprechen. Deswegen habe ich ja diese, eigentlich ist es ein Laber-Podcast, diesen Ricky-Podcast gestartet, wo man halt auch über die UFC reden kann, aber auch ab und zu mal abschweifen kann. Ja. Und jetzt mit den Journalisten, das ist ein perfektes Thema, um mal leicht abzuschweifen. Denn ich würde dich jetzt auch mal als Journalisten bezeichnen. Und das ist nett. Ja, ich würde dich jetzt mal gerne... Das mache ich sogar selber. Ich würde dich jetzt mal gerne fragen, wie du das eigentlich findest, wie diese MMA-Journalisten, gerade die sehr Bekannten, ihren Job wahrnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine andere Philosophie ist, ja, wie die ihren Job verstehen, als die meisten anderen Journalisten, oder täusche ich mich da? Boah, das hängt echt total stark davon ab, über wen wir reden. Also der Ben Fox und der Chad Dundas, die höre ich ja gerne in ihrem Podcast zumindest. Ich verfolge jetzt nicht unbedingt wirklich deren Arbeit jetzt da auf, keine Ahnung, MMA Junkie oder bei der Washington Post oder was auch immer. Aber in dem Podcast haben die immer ein sehr gesundes Verhältnis zum Journalismus. Wer ja immer sehr viel gerne und oft mal kritisiert und hinterfragt wird, ist der Ariel Helwani. Mhm. Und das ist halt ein reiner News-Reporter, und da er in einem Metier arbeitet, ja ganz ähnlich wie bei mir mit dem Spielejournalismus, wo ganz viele Gatekeeper den Zugang zu wichtigen Informationen kontrollieren, also Menschen wie zum Beispiel halt, keine Ahnung, jemand in der UFC-Pressestelle oder sowas, die ihn einladen können zu irgendwelchen Veranstaltungen oder die ihm irgendwas stecken können oder auch nicht, für den ist es dann halt unerlässlich, dass er zu denen ein gutes Verhältnis pflegt. Das ist immer schwierig. Das bringt einen da immer so ein bisschen in die Bredouille. Der ist aber, glaube ich, gefühlt integrer, als man ihm unterstellt. Also das ist so ein zwiespältiges Verhältnis, wo man halt quasi, man muss halt zu dem Gegenstand, über den man dann berichtet, gerade insbesondere, wenn man halt sehr auf Aktuelles und Hintergrundinformationen und sowas angewiesen ist, wie das der Helwani macht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Reportagen schreibst oder sowas, ja, also wenn du eine Analyse schreibst von einem Kampf, der geschehen ist, oder wenn du, keine Ahnung, einen Kämpfer besuchst und darüber schreibst, wie so, dass man Familienleben und das Dasein als UFC-Kämpfer unter einen Hut bringt und sowas. Dafür brauchst du die UFC nicht. Aber wenn du halt den neuen Kampf als erster ankündigen willst, also wenn du so richtiges News-Reporting machst, dann wirst du um ein vernünftiges Verhältnis zur UFC nicht drumherum kommen. Und da in so einer Grauzone musst du dann halt operieren, damit du da erfolgreich sein kannst. Aber der Helwani zum Beispiel ist super, was so Interviews angeht, hat eine sehr schöne Interviewtechnik, sehr schön im Mäuschen, das aber auch zubeißen kann. Ja, das stimmt. Also das finde ich halt auch, dass Helwani eine gute Art hat, den Leuten Informationen zu entlocken, die sie eigentlich vielleicht nicht preisgeben wollen würden. So wirkt es manchmal. Oder sag mal so, die sie nicht so einfach preisgeben würden. Wahrscheinlich wollen sie schon, aber wollen auch ein bisschen Honig um den Mund geschmiert bekommen. Aber ja, was die wollen halt natürlich wie alle Interviewpartner. Ne? Jeder Interviewpartner will meistens auch irgendwas. Ne? Entweder will er halt Bestätigung, indem er nach draußen geht, oder er will vielleicht irgendeine andere Message absetzen und so. Der Helwani ist halt echt, der ist halt, glaube ich, ein echt cleverer Typ, und der hat halt verstanden, dass er in so einem Umfeld von so lauter Alpha-Männchen, dass er da gut fährt, wenn er halt immer so tut, als wäre er klein und fiepsig und als könnten sie mit ihm machen, was sie wollen, und in Wirklichkeit macht er mit ihnen, was er will. Ja, er führt sie im Endeffekt durch den Nasenring, durch die Manege, und die merken es nicht mal. Aber was mich so ein bisschen gestört hat bei Helwani war natürlich das Problem, dass er ja von der UFC bezahlt wurde, als er bei Fox gearbeitet hat. Ich meine, Ist das zu hochgegriffen, wenn man da von Journalistenehre spricht? Also, dass du dich eigentlich nicht von der Quelle bezahlen lassen solltest, über die du berichten willst? Also, ich verstehe zwar, dass es jetzt nicht so direkt über die UFC lief, sondern über Sufa, und Sufa hat Fox bezahlt und so weiter und so fort. Aber hast du das damals mitbekommen, als er das mehr oder weniger zugegeben hat, dass er seinen Gehaltscheck von Fox eigentlich von der UFC bekam? Ja. Ja, natürlich. Aber da muss man ja die ganze Story erzählen. Also er war Angestellter von Fox, er hat für Fox und für Fox-Sendungen gearbeitet, und Sufa hat, zumindest ist das ja die Erzählung von Ariel Helwani, darauf bestanden, dass sie sein Gehalt bezahlen. Und in der Darstellung von Helwani absichtlich, damit sie ihm hinterher damit irgendwo eins reinwirken können, weil das natürlich berufsethisch für einen Journalisten tatsächlich heikel ist. Also er kann nicht als Journalist über die UFC berichten und sich dann von der UFC bezahlen lassen. Das ist tatsächlich berufsethisch eigentlich quasi ein No-Go. Diese spezielle Konstellation ist natürlich schon wieder so ein Ding. Also man muss grundsätzlich sagen, nein, das geht so nicht. Es fällt mir aber schwer, mich umgekehrt jetzt hinzustellen und dann zu sagen, ha, da wurde er als dieses doppelgesichtige, falschzüngige Ding enttarnt, dass er wirklich ist oder sowas, weil das ist schon ein sehr spezieller Fall. Also, dass er da die Chance bei Fox irgendwo, als der war ja da so Backstage-Reporter oder so, aufzutreten, dass das für ihn ein Karriereschritt ist, der beinahe alternativlos ist für den Journalisten, der in dem Bereich arbeitet und sich quasi auch sein Renommee auf die Art und Weise erarbeitet hat, wie er, nämlich eben als jemand, der hauptsächlich eben über Interviews funktioniert und über News-Reporting. Und dann, wenn dann diese Konstruktion so ist, du arbeitest zwar eigentlich für den einen, aber der andere besteht drauf, dass er dann dein Gehalt bezahlt. Boah, also ich sag mal, jemand, der so richtig Vollblutjournalist ist, durch und durch, hätte es trotzdem nicht gemacht. Aber das ist A, eine große Verlockung, und B, vor allem auch noch was, wo man sehr schnell da sitzt und sich sagt, ja, aber ich mach's ja korrekt, ja. Ich kriege jetzt zwar in dieser blöden Konstellation die Kohle direkt von Sufa im Grunde genommen, aber erstens verstehe ich mich als Fox-Angestellter, und zweitens, ich weiß, dass ich immer korrekt berichtet habe. Das ist etwas, glaube ich, was sehr vielen Leuten irgendwann in ihrer Karriere begegnet, dass sie da sitzen und sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, aber ich weiß, dass ich es korrekt ausgeführt habe. Hätte er nicht von Anfang an das publik machen können, oder also praktisch sagen können, ja, ich arbeite zwar bei Fox, allerdings werde ich von der UFC bezahlt, und sich dann praktisch schon im Vorfeld so erklären können, wie er es anschließend getan hat. Sprich, Ich berichte dennoch so, wie ich auch berichten würde, wenn ich nicht von Sufa mein Geld bekommen würde. Wobei ich hier einschränkend nochmal sagen muss, ich glaube, egal ob du dir das vornimmst, unterschwellig hat das immer so ein bisschen den Effekt, dass du anders über Dinge berichtest, wenn du weißt, das ist einfach mein Arbeitgeber, auch wenn du es nicht möchtest. Also es ist einfach ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis geschaffen worden, das dich, glaube ich, schon unterschwellig in manchen Situationen daran hindert, wirklich, ich sag mal, auf den Tisch zu hauen, wenn es sein müsste. Auch da, ehrlich gesagt, also aus eigener Erfahrung, nein, das hindert dich nicht zwangsläufig daran, auf den Tisch zu hauen. Habe ich ja auch selber zum Beispiel oft genug sehr direkt gegenüber meinem Arbeitgeber auf den Tisch gehauen. Aber ja, also einer der Gründe, warum wir bei unserem Podcast-Projekt ja jetzt angefangen haben, da sogar zu sagen, wir kaufen alle Spiele selber und so, ist, weil wir gesagt haben, wir wollen halt quasi demonstrativ unabhängig sein und jede mögliche Verflechtung oder sowas ablehnen. Weil wir auch das Gefühl hatten, dass das zumindest in einem insgesamt branchenweiten Kontext keine gute Idee ist und dass das durchaus auch spürbare Ergebnisse hervorruft, die nicht wünschenswert sind. Ich, wie gesagt, das Einzige, womit ich mir ein bisschen hart tue, ist jetzt diesen Fall in Bausch und Bogen menschlich zu verurteilen. Also berufsethisch ist es relativ unzweifelhaft, dass das falsch war, was er gemacht hat. Ich verstehe dich da auch, dass du das jetzt, dass du nicht jetzt Helwani, was weiß ich, jetzt unterstellst, er wäre der schlimmste und schlechteste Reporter, den es überhaupt gibt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht praktisch darum, dass er in eine Situation gebracht wurde, die für ihn karrieretechnisch auf jeden Fall Sinn macht, also sprich, sich von Sufa bezahlen zu lassen, um den Job bei Fox inne zu haben und natürlich auch seinen Namen ja einfach größer werden zu lassen dadurch. Aber andererseits beißt sich das halt einfach ein bisschen mit dieser von mir schon vorhin angesprochenen Journalisten-Ehre, sage ich jetzt mal so. Also ich verstehe das schon, dass du ihn jetzt nicht verurteilst dafür an sich. Also wie gesagt, aus so einer rein menschlichen Ebene habe ich da sehr, sehr viel Verständnis für. Also ich meine, wie gesagt, gib dir ein Beispiel. Weißt du, ich habe mich in der Vergangenheit, wenn ich irgendwo auf einem Event gewesen bin oder sowas, ja, dann war ich in Las Vegas, was ja eh schon mal schick ist, nach Las Vegas eingeladen zu werden. Und dann bezahlte der Hersteller halt einen Hubschrauber-Rundflug über die Stadt. Und das habe ich auch gemacht. Rückblickend würde ich sagen, das war auch verkehrt. Ne? Das ist quasi eine monetäre Zuwendung, wenn du so willst, in dem Zusammenhang, die man nicht hätte annehmen sollen. Und das könnte dazu führen, dass du natürlich denkst, okay, ich habe hier zwar Schwachstellen entdeckt bei, ich sag mal, bei dem Spiel oder so, aber ich sehe über manches hinweg, nicht absichtlich, sondern vielleicht so, weißt du, einfach, weil du halt einfach davon auch beeindruckt warst, wie schön das ist, siehst du vielleicht so über manche Dinge hinweg, damit, also, weißt du, ich meine, weil es halt einfach auch ein schöner Moment war, den du da erlebt hast. Also, ich denke mal, das macht ja auch ganz viel mit dir, wenn du gerade nach Las Vegas fliegst, du machst diesen Hubschrauberflug und danach gehst du, ich weiß nicht, wie das ist, in so ein Studio und darfst da eine Stunde irgendein Spiel spielen. Ist das so, wenn ihr da Spiele testen geht oder bin ich da jetzt? Ja, also in dem konkreten Fall, ehrlich gesagt, würde ich das ablehnen. Ich wurde dann auch von dem betreffenden Hersteller nie wieder nach Las Vegas eingeladen, weil ich das Spiel eben nicht so toll fand. Aber das ist halt so ein Ding. Du weißt selber, dass du nicht großartig davon beeinflusst bist. Im Gegenteil ist die Presse ja durchweg ein bisschen zynisch. Und wenn du das eine Weile machst, dann siehst du das eher so ein bisschen wie, es klingt jetzt natürlich furchtbar arrogant, aber so, das müssen die Sucker halt machen, damit ich überhaupt komme. Weißt du? Ja, ja. Das ist die Perspektive, aus der die Presse auf sowas draufschaut. Ich bin mir sicher, der Hersteller verspricht sich davon, dass sie denken, ja, yeah, und dann haben die alle eine tolle Zeit. Selbstverständlich haben sie auch einen Vorteil davon, wenn es allen gut geht und alle in guter Laune sind, anstatt dass sie da sitzen und alles Trauerklöße sind und sich denken, ja, okay, ich zeige mir das halt auch noch an. In aller Regel ist es wirkungsvoll für einen Hersteller, ein Event an einem hübschen Ort zu machen, damit überhaupt jemand kommt. Das ist halt echt immer das Ding. Ne? Wenn du das machst irgendwo in Castrop-Rauxel und sagst, jawohl, bei uns im Büro am Schreibtisch haben wir was aufgebaut, dann kommen halt auch nur die Hälfte. Das ist halt echt, das ist einfach die Wahrheit, weil manche Sachen sind dann halt nicht attraktiv genug. Und das ist dann tatsächlich die Ebene, wo man über Beeinflussung nachdenken muss. Also wenn die Tatsache, dass über ein Spiel berichtet wird, davon abhängig ist, dass irgendein Mitarbeiter zum Beispiel in einer Redaktion sagt, okay, dann nehme ich mir Urlaub, ich mache das freiwillig in meiner Freizeit. Weil sein Chef eigentlich sagt, 3 Tage irgendwo hin schicke ich dich nicht dafür, das ist es nicht wert. Ja? Ja. Dann bestimmt nicht mehr der Nachrichtenwert die Berichterstattung. Oder wenn ein Kamerateam sagt, ja, da kriegen wir hübsche Schnittbilder ringsrum oder wir können noch dies und das nebenbei mitnehmen, das lohnt sich. Auch dann ist nicht der Nachrichtenwert des Produkts, über das hinterher berichtet wird, im Mittelpunkt der Entscheidung. Und das ist das, wo dann die journalistische Berichterstattung tatsächlich auch verzerrt wird, weil auf einmal über ein Spiel berichtet wird, aber nicht, weil es das Spiel ist, von dem die Menschen erfahren sollten, dass es das gibt, sondern weil eben der Hersteller sich leisten konnte, das an einer hübschen Location zu platzieren oder weil der vielleicht auch noch 2, 3 andere Spiele im Portfolio hat, die dann wirklich groß und wichtig sind und wo man dann gesagt hat, okay, wenn ich darüber 1, 2 Informationen zusätzlich bekomme, dann berichte ich auch eben über dein uninteressantes drittes Spiel und so weiter und so fort. Deswegen ist es halt, also deswegen war es für uns heilsam zu sagen, davon lösen wir uns komplett. Aber es ist meistens, sage ich mal, das Ganze nimmt häufig Bahnen, die erheblich subtiler sind, als man das annehmen würde. Also das Schlimmste ist ehrlich gesagt Werbung. Wir haben ja jetzt auch unter großen Schmerzen beschlossen, dass wir überhaupt keine Werbung von Spieleherstellern akzeptieren, auch aus Gründen von der Unabhängigkeit, weil das für mich ist der Einflussfaktor Nummer 1 überhaupt, zumindest was Online-Journalismus angeht, der sich halt hauptsächlich über Werbung finanziert. Internetwerbung wird immer günstiger einzukaufen. Das heißt, die Reichweiten, die notwendig sind, um welche zu verkaufen, müssen immer riesiger und gigantischer werden. Spielewebseiten haben das Problem, dass sie hauptsächlich Werbung von Spieleherstellern bekommen. Ja, und nur ganz wenig aus irgendwelchen anderen Industrien, die nichts mit dem Gegenstand ihrer Berichterstattung zu tun haben. Und das macht dich abhängig. Das macht dich dann richtig abhängig. Also wenn du dann hinterher, keine Ahnung, wenn du 3 Hersteller hast, die dann zusammen, keine Ahnung, sagen wir mal 100, 150.000 oder sowas im Jahr bei dir lassen. Und wenn dann einer sagt so, nö, das hat mir nicht gefallen, ich finde das jetzt irgendwie zu kritisch hier und so, da habe ich das Gefühl, da wirkt meine Werbung auch gar nicht mehr. Und dann ist halt auf einmal ein Batzen Kohle weg, den du ganz, ganz schwer wieder auf anderen Wegen reinbekommen kannst und der von der Größenordnung halt schon so 1, 2 Arbeitsplätze finanzieren könnte. Also die Fälle gibt's, dass aufgrund zu kritischen Berichten oder Spielewertungen einfach Spielehersteller ihre Werbung zurückziehen von diversen Seiten. Ja, natürlich. Ach, das gibt's schon immer. Das Problem ist jetzt akut, weil jetzt die Verdienstmöglichkeiten so schwierig werden. Ja. Weil im Internet erstens dieser Preisverfall eingesetzt hat, schon seit Jahren auch, aber jetzt halt immer extremer mit der Internetwerbung. Also du verdienst einfach nicht mehr genug. Das zweite ist, dass es inzwischen so viele unterschiedliche Kanäle gibt, auf denen Werbung geschaltet werden kann. Also auch gerade Spielehersteller, die gehen immer mehr zu YouTube. YouTube hat sowieso den Vorteil, dass dort jetzt keine klassische Presseberichterstattung stattfindet, sondern dass dort so ein bisschen enthusiastischer über Spiele berichtet wird. Das gefällt denen sowieso ganz gut. Sie versuchen das auf eigene Kanäle zu ziehen. Also es gibt Hersteller, die seit Jahr und Tag der Meinung sind, die Presse, das seien alles Parasiten, die eigentlich nur Geld verdienen, indem sie ihre harte Arbeit schlecht machen. Und da hat man sich jetzt halt überlegt, wieso sollen denn die Leute sich bei Spielepresse informieren? Wir können die doch auch informieren. Und wir sagen ihnen auch, dass unser Spiel gut ist. Das ist eigentlich ein Win-Win für alle Beteiligten. Und die bauen dann auch so eigene kleine YouTube-Kanäle oder sonstige Kanäle auf, mit denen, wo sie mit ihren Kunden kommunizieren können, machen eigene Videoserien, machen eigene Blogs und so weiter, versuchen das halt so auf die eigenen Kanäle zu ziehen. Früher konntest du auch zum Beispiel jeden Spieletrailer bedenkenlos als Spielewebseite irgendwo hochladen und selber anbieten. Heutzutage verbieten sich das die meisten Hersteller und wollen, dass das auf ihrem YouTube-Kanal passiert, weil sie die Leute dort halt haben wollen. Das heißt, wenn jetzt, was weiß ich, irgend so ein Hersteller einen eigenen YouTube-Kanal an den Start bringt und da auch Spieletests von seinem Spiel zeigt, dann läuft das nicht unter einem fremden Banner, sondern schon unter, also klipp und klar, das ist jetzt, sage ich mal, hier von Bethesda ein Spiel und das ist unser Kanal und wir berichten jetzt positiv über das Spiel. Also für den Zuschauer ist das sofort ersichtlich, dass eigentlich Werbung hier betrieben wird. Also es wird nicht so gemacht, wie man es ja auch kennt, dass es einen Kanal gibt, der heißt dann Ollis Spieletests und der wird halt gesponsert von Bethesda zu 100% und er muss halt immer möglichst positiv über neue Spiele berichten. Nee, das ist in dem Fall ist es schon transparent. Also das meine ich. Ich meine, die Frage ist, die Leute da draußen, wie nehmen die das wirklich wahr? Also Trailer insbesondere zum Beispiel, das ist ja Werbung. Das ist nichts anderes als Jakobs Krönung irgendwie, die abends vercheckt wird zwischen zwei Folgen von Wer wird Millionär. Wird aber nicht so wahrgenommen, ne? Ja, also da wollte ich auch nochmal was fragen. Für wen funktioniert eigentlich noch dieser klassische Trailer? Gibt es überhaupt noch Trailer, die wirklich, also es steht ja dann immer dran, Ingame-Grafik und so. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt überhaupt nicht einen Trailer mehr, der am Ende wirklich diese Ingame-Grafik auf der Konsole präsentieren kann, die vorher im Trailer gezeigt wird. Darauf kann doch keiner mehr reinfallen. Also ich meine, das muss doch jedem klar sein, dass das eigentlich... Das ist ja auch über die PC-Grafik, die du das siehst. Wer hat denn was von Konsole gesagt? Ja, aber selbst da. Also Ja. Das nervt mich tierisch. Also immer, wenn ein neuer Trailer rauskommt, dann gibt's doch danach die Trailer-Analysen, hast du auch schon gemacht. Und dann heißt es immer, ja, das sieht ja fantastisch aus. Und dann denke ich immer, sag mal, also das ist halt ein Trailer. Also das verstehe ich immer gar nicht, dass das so einschlägt, diese Einblendung Ingame-Grafik und alle, ja, das sieht geil aus. Das verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Weil also Ingame-Grafik ist ja, du musst ja, man ist ja inzwischen da auch geschickter geworden, ne? Es steht ja meistens inzwischen In-Engine-Footage oder Echtzeit-Grafik oder sonst irgendwas. Weil sie dann halt das tatsächlich aus der Spielengine rausrendern, aber halt mit einem Frame pro Sekunde oder sowas, ja, und das dann halt dann zu einem Film zusammenpappen. Ich behaupte, da fallen immer noch Millionen von Menschen drauf rein. Zuletzt, also jetzt, es kommt ja auch immer drauf an. Die Unterschiede sind zwar schon immer klar und deutlich erkennbar, aber sie sind halt nicht immer so drastisch, dass die Leute jetzt deswegen auf die Barrikaden gehen müssten. Also Battlefield 1 zum Beispiel ist natürlich die Qualität der Trailer höher als das fertige Spiel und noch deutlicher davor bei Battlefront. Oder Watch Dogs. Aber das sieht immer noch echt gut aus. Ja. Ja, oder Watch Dogs ist für mich immer noch das Eklatanteste in den letzten Jahren. Das ist klar. Ja, aber da waren die Leute ja auch sauer. Witcher 3 waren die Leute auch sauer. Stimmt, das war auch, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war bei der E3, als zum ersten Mal diese Szene gezeigt wurde, als er diesen Greif da erlegt hat und mit dem nach Novigrad oder so geritten ist. Und ich dachte, mein Gott, das gibt's ja gar nicht, dass ein Spiel so aussehen kann. Und ja, am Ende war es dann auch so. Es gibt gar nicht, dass ein Spiel so aussehen kann. Aber es sah halt trotzdem fantastisch aus. Ja. Das war sozusagen die Ehrenrettung. Während Watch Dogs dann seiner fertigen Version halt nicht mehr fantastisch aus. Es sah immer noch gut aus, aber es war halt lange nicht mehr so ein, oh, boah, ist ja unglaublich. Ja. So, er reitet übrigens auf einem Pferd mit dem Kopf des Greifen daran in die Stadt, falls sich die Menschen gerade gefragt haben, wie das möglich ist, dass er mit dem erlegten Greifen in die Stadt reitet. Ach so, ja, da habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Ja, Ausdrucksweise halt so ein bisschen, so, okay, er bringt ihn um und dann reitet er in die Stadt. Ja, es ist ja immerhin ein Witcher, also möglich ist es. Ja, alles. In dieser Welt. Und dann habe ich noch eine Frage, das interessiert mich auch schon lange, wie wichtig ist das eigentlich für gerade ja, Spiele, Webseiten, immer sehr, sehr früh mit den Bewertungen rauszukommen. Also ich habe immer das Gefühl, es ist ganz wichtig, von Spieleherstellern bemustert zu werden, um möglichst am ersten, wenn nicht sogar schon eine Woche davor, vorm Release, irgendwelche Spielewertungen rauszuhauen. Ist man da auch sehr abhängig von den Spieleherstellern oder kann man auch damit leben, wenn man eine Woche später mit so einem Test rauskommt? So rein von den Zugriffszahlen ist es sehr gut, wenn du schnell bist. Was die Abhängigkeit von den Spieleherstellern angeht, wiederum, da habe ich sozusagen gute Nachrichten für all die Menschen da draußen, weil immer mehr Spielehersteller dazu übergehen, der Presse gar nicht vorab irgendwelche Muster zur Verfügung zu stellen und wenn, dann nur ein, zwei Tage vorab, weil man gemerkt hat, dass eine Vorabberichterstattung einem im Zweifelsfalle nur noch schadet. Entschuldigung, da muss ich gerade lachen, aber das ist ja eigentlich eine Frechheit. Das heißt ja, lass erstmal die Leute kaufen. Kalkül. Ja, schon. Du hast halt all diese Menschen, die haben deine Werbetrailer gesehen, die glauben dir diese Grafik, die glauben, dass das ein geiles Spiel wird. Und jetzt, was soll denn die Presse noch machen? Die kann entweder bestätigen, dass das ein geiles Spiel wird, oder sie sagen was anderes. In dem einen Fall hast du als Hersteller nichts gewonnen und an allen anderen Fällen ist es schlecht für dich. Also gibst du der blöden Presse halt einfach nicht mehr vorab deine Muster, damit du auch vor allem deine Vorbestellungen nicht gefährdest, denn Vorbestellungen sind inzwischen ein extrem wichtiges Instrument für Hersteller. Aber genau das war für mich immer ganz wichtig, dass ich wusste, wie so ein Spiel dann aussieht. Ja, also wenn es dann wirklich auf dem Markt ist. Also gerade bei Mafia 3 war das zuletzt so, da habe ich mich sehr drauf gefreut, war ein Titel, den wollte ich mir auf jeden Fall direkt am Release-Tag holen. Allerdings, ich bestelle nichts vor, weil finde ich Quatsch. Und deswegen warte ich halt immer, bis die ersten Bewertungen rauskommen. Und in dem Fall war es ja so, dass sich wirklich viele über, ja, die Grafik dann beschwert haben oder über das diese Farbgebung im Spiel und so und auch von das der. Das ist ja gar nicht das Problem. Es ist einfach ein furchtbar monoton designtes Spiel. Ich mach's halt nochmal und nochmal und nochmal das Gleiche. Das ist sozusagen das, was im Kern des Ganzen dann halt schwierig ist. Also ja, natürlich, ja. Also das Problem ist halt, die Menschen haben anscheinend zu großen Teilen nicht das, was du hier von dir selbst berichtest, nämlich Impulskontrolle. Die Leute bestellen vor, wenn sie heiß sind auf ein Spiel, sie wollen das sofort haben, wenn es rausgekommen ist. Gerade heutzutage, so im digitalen Zeitalter, on demand bei Steam, nachts um 12 ist das Ding nicht freigeschaltet und schon sind 5000 Leute da, die sagen, was geht ab, wieso ist das Spiel nicht hier? Ich will eigentlich loslegen. Und die Hersteller haben halt schon über Jahre gemerkt, dass es für sie ist der Testbericht im Zweifelsfalle erst ist überhaupt nicht mehr wichtig, weil es gibt nicht mehr so viele Menschen da draußen, die irgendwas drauf geben, was in einer Presse hinterher in einem Review steht. Wir sind ja auch bei uns jetzt, wir haben zwar so ein Review-Format, das nennen wir Wertschätzung, und das kommt dann am Schluss zu so einem Urteil, wie viel man denn ausgeben sollte für das Spiel. Aber im Grunde genommen ist es auch eher eine Kritik, ist eher eine Besprechung des Spiels. Also es ist eher darauf geeicht, dass es auch interessant ist, sich das später anzuhören, wenn man das schon hat und wenn man das Spiel selber schon kennt. Ja, also es sind nicht jetzt wahnsinnig viele Spoiler oder sowas drin. Aber es ist tatsächlich sowas, was wo die Unterhaltung über das Spiel ist das, was das Ganze hoffentlich wertvoll macht. Und aus zwei Gründen, also erstens dadurch, dass wir beschlossen haben, dass wir unsere Spiele alle selber kaufen, sind wir natürlich sowieso immer spät dran. Das heißt, du brauchst natürlich vielleicht nochmal einen anderen Mehrwert. Also, dass du sagst, hier, guck mal, wir sind nachweislich unabhängig, ist nicht für jeden ein Mehrwert. Aber zum anderen ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, dass wie soll ich das ausdrücken? Es braucht einfach auch einen anderen Umgang mit dem Medium Computerspiel und nicht mehr so ein reines Produkttest. Ich hake irgendwelche Checkboxen ab. Das ist zumindest so unser Eindruck und das ist natürlich auch das, was uns mehr Spaß macht. Es ist halt einfach auch erfüllender, wenn du irgendwo auf einem reflektierten Niveau über ein Spiel sprichst, anstatt dass du einfach nur sagst, ich zähle jetzt mal auf, welche Features da sind und dann gebe ich dem Ganzen nochmal irgendeine Zahlenwertung. Das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß, glaube ich, so diese Feature abhaken, oder? Also hat früher, so in den 90ern, wo Spiele an sich auch übersichtlicher gestaltet waren, glaube ich, besser funktioniert, oder täuscht mich da jetzt der Eindruck? Nee, das denke ich auch. Also ich denke, das ist halt so, die Informationen sind heutzutage größtenteils einfach im Vorfeld alle bekannt. Hinlänglich berichtet, die vielen von den Menschen, die sich für einen bestimmten Titel interessieren, sind halt eigentlich dann auch schon relativ weit in ihrer Kaufentscheidung. Das heißt also, ich glaube, es ist halt heutzutage für den Hardcore-Gamer, also die Leute, die sich halt in einer Woche dann wirklich mal mehrere Stunden mit Spielen beschäftigen, ist es häufig interessanter, wenn man sich einfach mit ihm gemeinsam sozusagen Gedanken über ein Spiel macht, ja. Also auch wenn er das dann schon längst gekauft hat, wenn er dann das hört und sowas, dass er sich denkt so, ach guck mal, ja, das habe ich auch gedacht oder boah, da stimme ich ja überhaupt nicht mit überein, da gehe ich jetzt mal ins Forum und erkläre denen, was für Pfeifen sie sind oder ach, das ist ein interessanter Gedanke, aus der Perspektive habe ich das ja noch nie gesehen. Ne? Solche Sachen, das ist, glaube ich, wichtig. Was ich nur noch für ein Problem habe, ist halt, wenn du als Kunde gleich zum Release ein Spiel kaufst, das erfüllt absolut nicht die Erwartungen. Bleibt man mal bei dem Beispiel Mafia 3, frage ich mich immer, inwiefern ich da eigentlich von meinem Kauf zurücktreten kann. Also, ich meine, bei Mafia 3 kriegst du ja wirklich ein schlechtes Spiel und rechnest aber mit was ganz anderem. Und wenn ich jetzt ein Auto kaufe, und es ist jetzt schwer, vielleicht auch Apfel mit Birnen zu vergleichen, aber es ist ja trotzdem so, wenn du jetzt ein Auto kaufst und das erfüllt eben nicht das, was vorher präsentiert wurde in der Werbung oder was der Händler versprochen hat, dann kann ich es ja zurückgeben. Ich weiß nicht, mit Spielen ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Oder kannst du einfach in den Laden gehen und sagen, so gebe ich zurück. Das kommt halt drauf an, ne? Also du musst überlegen, damit du von deinem Kaufvertrag zurücktreten kannst, muss ja zum Beispiel, und das ist ja das, worauf dann meistens geschaut wird, eine zugesicherte Eigenschaft nicht vorliegen. Und wenn die dir via Werbung zugesichert wurde, dann ist da sozusagen auch nochmal eine gewisse Spannweite, in der man sagt, der verständige, mündige Bürger weiß, dass die Werbung auch mit Übertreibungen arbeitet und kann sich deswegen jetzt nicht bei einem Werbeclip oder sowas total auf den Wortsinn berufen. Und das heißt also, wenn jetzt das Spiel nicht funktioniert, wenn es technische Mängel hat, dann kannst du es zurückgeben. Dann wirst du das eigentlich auch vermutlich, ob du das dann hinterher wirklich machst, ist eine andere Frage, gegenüber dem Verkäufer, dem Mediamarkt oder so durchsetzen können. Ne? Aber inwiefern funktioniert ein Spiel? wenn du sagst, nicht funktioniert, ist eine Defunktion schon dann gegeben, wenn ich mich bei Mafia 3 die ganze Zeit hinter einer Mauer verstecken kann und warten kann, bis die KI-Gegner zu mir kommen und ich kann sie da geräuschlos erwürgen. Nee. Also das ist ja, aber das nimmt mir ja eigentlich das komplette Spiel sozusagen. Also das macht das Spiel ja kaputt an sich, diese Mechanik. Ja, aber das ist ja das Ding. Also weißt du, wenn das jetzt, also eine dumme KI macht ja das Spiel vielleicht weniger glaubwürdig oder einfach. Aber es macht es nicht per se kaputt. Ja. Und das ist jetzt wieder das Problem. Also du kannst jetzt natürlich sagen, das macht mir keinen Spaß. Aber das ist per se kein Mangel. Du kannst auch nicht im Kino sagen, der Film ist scheiße, ich will mein Geld zurück. Ne? So funktioniert es halt leider nicht. Andererseits, das heißt, da ist dann wahrscheinlich, also das ist jetzt natürlich immer nur meine Laienmeinung, da müsste man nochmal einen Anwalt fragen, aber ehrlich gesagt, da glaube ich nicht, dass du damit Recht bekommst, sondern du musst halt sagen, die haben mir einen Multiplayer-Modus versprochen und es gibt keinen. Oder die haben gesagt, das Ding läuft auf einem Computer, der ungefähr meine Hardware-Basis entspricht und es läuft nicht. Oder du müsstest halt sagen, keine Ahnung, ja, das Spiel ist ganz anders als beschrieben. Man hat mir ein Actionspiel versprochen und das ist eine Wirtschaftssimulation. Mhm. Also keine Ahnung, sowas wie Brutal Legend damals, was die ganze Zeit in der Werbung aussah wie ein reines Hack-and-Slay-Spiel, aber dann vorwiegend ein Echtzeitstrategiespiel war. Da könnte ich mir vorstellen, dass du sogar eine ganz gute Chance hast zu sagen, sorry, dieses Spiel ist wirklich nicht so, wie man es mir versprochen hat. Es ist eigentlich ein ganz anderes Spiel, es sind nur einzelne Passagen dazwischen, die so sind wie beschrieben, deswegen will ich mein Geld zurück. Ob du damit weit kommst bei einem Mediamarkt, ist nochmal eine andere Frage. Ich habe mal eine Interviewreihe gemacht mit einem Anwalt, genau zu solchen Themen, die gibt es auf der GameStar noch als Videos, die kann man da aufrufen, das hieß, ist das erlaubt, die Videoreihe. Das heißt, wenn man auf der GameStar.de nach ist das erlaubt schaut, dann findet man das. Und da werden genau solche Fragen behandelt. Und der Stefan Matte, das ist der Anwalt, das ist ein Medienfachanwalt, mit dem ich das gemacht habe, der hat immer gesagt, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Und gemeint war damit, du hast vielleicht rein rechtlich das Recht, deine 60 Euro zurückzufordern. Ob du das gegen den Mediamarkt durchsetzen möchtest, wenn der Mediamarkt die Arme verschränkt und sagt, nee, kriegst du nicht, ist halt nochmal eine andere Frage. Gut, jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück zum eigentlichen Anlass dieses Gespräches, nämlich UFC 205. Und du hast ja schon eingeleitet mit der Pressekonferenz, die es am Mittwoch, glaube ich, gab. Und das war ja eigentlich der Auslöser für den kleinen Umweg jetzt in die Spielewelt, nämlich die Medien. Und das meinte ich, als ich mit diesem Medienthema begonnen habe. Und du hast es schon angesprochen, die Journalisten befragen nur Conor McGregor. Ist es eigentlich noch vertretbar, dass man Conor McGregor mit den ganzen anderen Jungs da auf die Bühne sitzt? Ich meine, die tun mir fast schon leid, dass sie daneben McGregor eine Stunde oder eine halbe Stunde rumsitzen müssen, nicht eine Frage bekommen. Wenn dann am besten noch eine Frage zu Conor McGregor, würdest du gegen ihn kämpfen oder sowas? Würdest du das nicht? Ja, es ist so. Das frustrierendste, du die ganze Zeit sitzt du so da, denkst dir so, Mensch, jetzt fragen sie doch nicht noch den McGregor und dann kommt endlich mal eine Frage oder so. Sagen Sie mal. Was würden Sie denn machen, wenn Sie Conor McGregor wären? Ja, es ist ja wirklich so. Ich würde es, glaube ich, besser finden, wenn Sie sich ähnlich wie bei der Post-Fight-Press-Conference die Zeit nehmen, jeden Kämpfer einzeln auf die Bühne zu bitten und dann einfach Fragen oder die Journalisten, die ihre Fragen stellen lassen, dann kommt der Nächste und als Main-Event natürlich dann Conor McGregor ganz im Schluss. Die haben das ja früher auch bei dem Postfight, ne? Das war ja auch nicht so. Da saßen ja alle gemeinsam da. Vielleicht ist das sogar eine Reaktion auf McGregor. Also das Ding ist natürlich, wenn da jetzt, keine Ahnung, ich war zweimal in meinem Leben auf so einer Postfight-Press-Conference, weil ich bei einem UFC-Event als Presse war. Und das ist jetzt lange her, das war UFC 99 war in Deutschland, ne? Okay, und die genau. 93 in Irland. Und da war ich bei beiden UFCs in diesen Pressekonferenzen. Und selbst damals, als es ja noch deutlich kleiner war, der Sport, saßen da irgendwann nachts um eins oder sonst irgendwann trotzdem noch 20, 30 Journalisten, würde ich mal schätzen. Jeder einzelne von denen wird schief angeschaut, wenn er ohne einen Soundbite von Conor McGregor nach Hause kommt. Ja. Weil der ist natürlich derjenige, der den Traffic auf die Seiten bringt. Das ist derjenige, wo die Leute irgendwie jedes Wort auflecken, das er irgendwo fallen lässt. Von daher ist es logisch, dass alle Fragen erstmal in Richtung Conor McGregor gehen. Also die Leute, die da mit ihm auf dem Podium sitzen müssen, die sollten sich bedanken für jede Minute, die der Kerl immer zu spät kommt. Weil das sind die Minuten, in denen man ihnen noch Fragen stellt. Ja, aber selbst da geht es ja dann erstmal nur darum, warum Conor McGregor noch nicht da ist, wann er kommt, ob Dana White sauer ist, wie ist das Verhältnis zu Dana White und Conor McGregor. Und ich fand das bei der Pressekonferenz auch wieder so vielsagend, als einer der Journalisten, glaube ich, in dem Moment mit Tyron Woodley oder mit Wonderboy gesprochen hat, Conor McGregor kommt und der Journalist stellte zunächst die Frage in Richtung, wie gesagt, entweder Wonderboy oder Woodley und McGregor kommt rein und der Journalist sagt sofort, Conor McGregor, hier, Conor McGregor. Dann denke ich mir halt auch so, okay, also ist jetzt auch nicht die feinste Art und Weise. Also als nee, Woodley würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal mir auch überlegen, ob ich mit dem Journalisten vielleicht nochmal ein Interview führe. Es kommt darauf an, wofür er arbeitet, weißt du? Ja, das ist natürlich. Je größer ja, das Medium stimmt. ist, für das er arbeitet, desto eher ist auch ja. Tyron Woodley nämlich bereit, darüber hinwegzusehen. Das ist immer so. Ja. Also das gibt's nämlich auf beiden Seiten. Ich habe es zum Beispiel als Journalist erlebt, dass ich irgendwo saß in einem laufenden Interview und dann ging die Tür auf und die Leute haben gesagt, die BBC ist da, du musst hier raus. Ja, okay. So, ja. Ja, ist halt immer so. Wenn der erheblich viel wichtiger ist oder sowas, wird den Vorrang eingeräumt bekommen. Das gilt für den Journalisten, ja, aber es gilt auch jeweils für den auf der anderen Seite meistens die PR, die dann halt sagt, sorry, aber da kommt jetzt gerade ein viel größeres und wichtigeres Medium und das tut mir wirklich leid. Und ich meine es auch ernst, dass mir das leid tut. Aber selbst wenn du nie wieder mit einem Wort mit mir redest, du fliegst jetzt raus, weil das ist jetzt halt viel wichtiger. Und sonst würde ich meinen Job nicht so gut machen und das gilt für den Journalisten halt umgekehrt auch so. Und da könnte höchstens die Organisation die anderen Kämpfer in Schutz nehmen, indem sie tatsächlich sagen, so, jetzt kommt Conor McGregor raus für, keine Ahnung, 30 Minuten und dann geht er wieder. Und dann kommen die anderen. Ja, und dann stellt ihr denen eure Fragen, wenn ihr diejenigen, die dann noch da sind und nicht sofort mit dem Telefon nach draußen stürzen, um irgendwas über Conor McGregor zu twittern. Das ist ja momentan auch so ein Kritikpunkt vieler MMA-Journalisten, dass zum Beispiel Ronda Rousey nur noch den großen Outlets Interviews gibt oder nur noch in Talkshows wie Ellen und weiß nicht, Jimmy Kimmel oder so abhängt und die MMA-Medien so ein bisschen außen vor gelassen werden. Also ich meine, bei Ronda Rousey verstehe ich es auch nicht so richtig, wie sie sich so total gewandelt hat von eigentlich dem absoluten Superstar zu fast schon jetzt einem verhassten Relikt aus längst vergangenen Zeiten. So wirkt das fast schon auf mich. Also Ronda Rousey wirkt überhaupt nicht mehr in dieser UFC-Clique, sage ich mal. Also weißt du, die wirkt so, ich weiß, kann das schlecht beschreiben. Also das wirkt wie so ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Geht das ja, auch nicht so? Auch da ist es natürlich so. Also erstens kann ich nur sagen, jetzt ist halt der Rest der Welt endlich bei meiner Meinung über Ronda Rousey angekommen. Nicht? Das ist voll das verzogene Einzelkind ist in der Hinsicht. Und das ist natürlich immer anstrengend. Also die komplette Geschichte muss man ja dazu erstmal erzählen. Also ja. Ronda Rousey hat ja nicht nur beschlossen, der MMA-Presse keine Interviews mehr zu geben, sondern der Grund ist das Entscheidende, weil sie sich ja verraten fühlt von der MMA-Presse, die ihr in den Rücken gefallen sei, nachdem sie gegen Holly Holm ihren Titel verloren hat. Und dazu muss man natürlich sagen, dass das zu einem gewissen Grad nicht völlig verkehrt ist, weil sie vorher sehr, sehr stark über Gebühr hofiert wurde. Und dann, als sie dann verloren hat, ja, und dann quasi da die große Ronda Rousey Legende zerbrach, dann hat die Presse natürlich einen sehr starken Umschwung gemacht, wo sie dann auch ein bisschen angefangen haben, dem Volk nach dem Maul zu schreiben, das schon immer nicht so hundertprozentig an Bord war, was Ronda Rousey angeht, zumindest eben nicht bei den Hardcore-MMA-Fans. Da hatte sie schon immer einen erheblich schwereren Stand. Der Grund, dass die Rousey so erfolgreich ist, ist ja, dass sie weit über den Sport hinaus bekannt geworden ist. Die hat ja gerade auch so in einer demografischen Gruppe, die UFC sonst nicht erreicht, nämlich zum Beispiel junge Frauen oder sowas, Erfolg gehabt. Das hat sie so zu einem Star gemacht. Und die Hardcore-MMA-Community, ich meine, da muss ich da, glaube ich, nicht allzu großen Illusionen hingeben, dass die Hardcore-Community eines Kampfsports jetzt vielleicht in puncto Frauen und Feminismus nicht die progressivste Gruppe auf diesem Planeten ist. Und die haben natürlich durchaus ein bisschen Schadenfreude empfunden, als dann Rousey endlich vom Thron gestürzt ist. Und ich glaube, dass das die Presse ganz gerne ganz gespiegelt hat. Das ist auch so ein Phänomen von Internetjournalismus. Man schaut halt auf die Klicks und du kannst halt auf zwei verschiedene Arten sehr effektiv Klicks sammeln oder eigentlich sind es mehr natürlich als zwei, aber zwei sind relevant für dieses Beispiel, nämlich einmal, indem du den Leuten bestätigst, was sie hören wollen oder indem du sie provozierst. Und bei Rousey war es halt vorher durchaus provokant, weil da hat man immer gesehen, Ronda Rousey, best ever, ja, würde sie gegen Mayweather gewinnen. Das sind Provokations-Headlines, weil jeder Hardcore-MMA-Fan oder Kampfsport-Fan liest das und denkt sich, nein, Die würde nicht gegen Floyd Mayweather gewinnen. Ja. Es ist einfach, weil die gibt ja, halt einfach Vergleiche mit Mike Tyson zum Beispiel. Ja, genau. Ja, es gibt halt einfach andere Parameter, die da ins Spiel kommen. Und obwohl sie technisch vielleicht fähig wäre, diesen Kampf zu gewinnen, ja, gibt es aber einfach physiologische Unterschiede, die das extrem unwahrscheinlich machen und so weiter und so fort. Und das ist halt beides Sachen, die Klicks produzieren. Und das ist halt auch ein Problem mit Internetjournalismus insgesamt, zumindest wenn er reichweitenorientiert funktioniert. Also wenn du werbefinanziert bist, wiederum, habe ich ja schon erklärt, brauchst du heute riesige, gigantische Reichweiten, um wirklich ordentlich Geld reinzuholen. Und dann bist du sozusagen natürlich gezwungen zu gucken, wie kriege ich denn diese Reichweiten? Und eine Möglichkeit ist eben entweder Provokation oder eben zu sagen, okay, die Leute lesen gerne etwas, das ihre eigene Meinung bestätigt. Und dann machst du eben das. Und im Falle von Rousey konnte man eigentlich beides schön beobachten. Mal abgesehen davon, dass das natürlich auch SEO-Journalismus vom Feinsten immer ist. Das sieht man gerade bei den US-MMA-Seiten sehr, sehr deutlich, wie stark die Search Engine Optimization heißt das, also Suchmaschinenoptimierungsgetrieben sind. Wenn jetzt da, keine Ahnung, also Donald Trump wird Präsident, irgendwo findest du eine News-Headline, wo Donald Trump drin vorkommt, die Olympiade ist, du siehst ständig irgendwo Olympiade hier oder da in den Headlines. Das hat alles mit MMA nichts zu tun. Das ist alles nur für den Google-Bot geschrieben. Ja, das hat man zum Beispiel gerade bei den Olympischen Spielen gesehen, als dann vermehrt über die Judoka berichtet wurde, die Gold gewonnen hat für die USA. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Aber hat ja erstmal auch nichts mit MMA zu tun, aber die Seiten haben das natürlich mitgenommen, um, denke ich mal, Klicks abzugreifen, die ganzen MMA-Seiten. Obwohl die Dame zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal Ambitionen hatte, MMA zu betreiben nach ihrer Karriere im Judo-Sport. Ja. Also das kannst du noch halbwegs rechtfertigen, weil es ist wenigstens ein Kampfsport, du hast mit Rousey einen Judoka, der sehr, sehr erfolgreich ist und so, das sehe ich vielleicht noch, aber es gibt so viele Meldungen, die du dann siehst, wo du dann denkst so, wieso ist das hier? Ja, mir fällt das aber auch auf. Wenn du nachschaust, wirst du immer feststellen, das trendet irgendwo auf Twitter, auf Google, auf sonst wo. Ja, da gebe ich dir recht, aber mir fällt das zum Beispiel auch auf, wenn große Boxkämpfe stattfinden, also gerade wenn Mayweather kämpft, dann ist auf einmal auf MMA Fighting auch irgendwie Berichte zu Mayweathers Kampf zu finden. Mhm. Ansonsten wird da nie über Boxen berichtet. Also ist letzten Endes ja richtig, natürlich, wenn da eine Dame kämpft bei den Olympischen Spielen, dann auch noch die Goldmedaille holt. Man hat Ronda Rousey als größte und bekannteste Frau in der UFC, dann ja, kann ich verstehen, dass man da einen Zusammenhang aufbauen kann. Andererseits, wie du es schon gesagt hast, sind es, glaube ich, andere Gründe, warum der Artikel dann auf der Seite erscheint. Ja, klar. Ich meine, das ist halt, Olympiade ist ein großes Search-Topic und dann versucht man, wie kriegen wir das bei uns unter? Wenn man Glück hat, findet man halt was, das noch halbwegs harmonisch ist, wie ein weiblicher Judoka, der eine Goldmedaille gewinnt. Aber ansonsten wird es halt trotzdem gemacht. Es wird dann reingepresst, ja. Und dann wird halt irgendeine merkwürdige Verbindung konstruiert. Oder man macht es einfach so. Dann ist halt einfach mal irgendwas über, keine Ahnung, Trump oder Kardashian oder weiß der Geier was auf der Seite. Und dann sagt man halt hinterher so, ja, die hat ja auch mal einen MMA-Fighter gedatet oder weiß der Geier was. Ja. Jetzt haben wir uns aber wieder weit entfernt von der ursprünglichen Frage nach Rousey. Ja, glaubst du, dass sie da nochmal großen Erfolg erringen kann in der UFC und den Titel von Nunes zurückholen kann? Boah, also rein von ihren Fähigkeiten her, selbstverständlich. Ja, weil Rousey ist ja so ein bisschen jetzt der mentale Zustand tatsächlich mal was. Also ich habe ja mich in für früheren Auftritten hier immer so ein bisschen dagegen verwehrt, bei so Elite-Kämpfern zu viel Wert drauf zu legen, jetzt irgendwo mit Küchenpsychologie den Ausgang eines Kampfes zu bestimmen. Bei Rousey bin ich tatsächlich geneigt, das irgendwo als einen wichtigen Faktor mit einzubeziehen, nachdem die sich so merkwürdig verhalten hat und auch vorher schon irgendwie den Eindruck erweckt hat, als wäre sie noch mehr, als das bei solchen extremen Erfolgsathleten fast immer der Fall ist, mental ein bisschen anders. Die sind ja alle so ein bisschen derangiert, gerade natürlich Kampfsportler. Das ging ja auch auf den Kopf. Ja, also wirklich so leicht obsessive Persönlichkeiten, exzessive Persönlichkeiten in vielerlei Hinsicht meistens. Und bei Rousey bin ich mir da echt unsicher. Also auch, dass die anscheinend auf Gedeih und Verderb bei diesem seltsamen Glendale Fight Club Ding bleibt. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, so, naja, da bashen sie den Edmund Tavardian, heißt er, glaube ich, ne? Mhm, genau. Ich muss immer aufpassen, weil es ja immer dieses Meme gibt, wo er dann als Targaryen bezeichnet wird, also so ein Game of Thrones Charakter. Ja. Und das, ja. Ich muss dann aufpassen, dass das nicht einfach so immer runterplapper. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, so, naja, ja komm, den kanntet ihr noch nicht vorher und jetzt hat er Erfolg mit seiner Kämpferin und deswegen wird er halt immer gleich wieder so rumgemosert, aber das ist ja auch eine sehr eigenartige Figur und wo man auch irgendwie Berichte hört, dass dieses Gym irgendwie die halbe Zeit geschlossen ist und dann hat er diese komischen Geschichten mit der Steuerfahndung und behauptet, er hätte kein Einkommen und also es macht alles einen merkwürdigen Eindruck. Die ganze Konstellation ist eigenartig. Also mit Rousey und mit Travis Brown und mit Rousey, die jetzt ewig sich der Presse entzogen hat und auch diese Überreaktion eigentlich. Also so sehr ich jetzt da eben Verständnis geäußert habe, die MMA-Presse insgesamt dann über einen Kamm geschoren fallen zu lassen, ist natürlich auch wiederum eine alberne Reaktion gewesen, weil das sind genauso die Leute, die sie vorher auf Händen getragen haben und Rosenblüten auf ihren Weg gestreut haben. Also die MMA-Presse hat sich mindestens so sehr schuldig gemacht, dass sie Rousey über Gebühr gehypt haben, wie sie sich schuldig gemacht haben, dass sie hinterher vielleicht umso härter runtergerissen haben. Ja. Ist ja auch häufig so, dass solche Sachen dann also, dass da so ein Korrektiv stattfindet, dass die Leute, die wissen, dass sie sie vorher vielleicht ein bisschen zu sehr hochgeschrieben haben, das dann wieder ausgleichen, indem sie umso härter nochmal draufschlagen, wenn es dann wieder bergab geht. Aber ja, keine Ahnung. Ist also auf jeden Fall jemand, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie in der Verfassung ist, um Kämpfe zu gewinnen. Aber so rein von den Fähigkeiten ist sie in der Lage. Sie wirkt halt nicht glücklich in dieser UFC-Umgebung, habe ich immer das Gefühl. Also in dieser ganzen UFC-Welt wirkt das... Ja, also es wirkt immer so wie Arbeit. Also ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere. Sie war schon immer die mit diesem Bitchwalk da auf die Bühne gerannt ist und sich, ja, das hat man ja fast schon bewundert, wie mean sie gucken kann und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, sie wirkt einfach nicht glücklich in diesem Umfeld. Und das macht mich stutzig. Andererseits hat sie wirklich herausragende Fähigkeiten. Und man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, nach einem Kampf sie komplett abzuschreiben. Aber ja, ich weiß, ich finde es irgendwie schade, weil sie war für Women's MMA enorm wichtig. Und ich wünsche mir wirklich, dass sie jetzt nicht so einen merkwürdigen Abtritt bekommt, jetzt wenn sie wirklich gegen Nunes verlieren sollte und dass sie dann praktisch total turnt gegen diese ganze MMA-Welt. Das würde mich, glaube ich, ein bisschen stören, weil ich fand sie enorm wichtig. Nicht nur für Women's MMA, sondern insgesamt für den Sport fand ich sie enorm wichtig. Ja. Mir wäre es ja ehrlich gesagt völlig egal. abgesehen von der Tatsache, dass ich Rousey traditionell eigentlich immer verlieren sehen wollte. Einfach weil ich ich sehe das, was du sagst. Und ich finde es eigentlich auch super, dass es eine weibliche Kampfsport-Ikone gibt und dass es irgendwo kleine Mädchen gibt, die sagen, oh cool, ja, ich will auch, keine Ahnung, Jungs auf den Kopf werfen können, die 20 Kilo schwerer sind als ich, das ist gut. Aber boah, die Rousey war halt auch immer dumm. Weißt du, also ja. Gerade diese Geschichte mit ihren Tweets, wo sie dieses Schulattentat in den USA mit irgendwelchen Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht hat und so, das sind nicht Sachen mit, ach, haha, da habe ich mal irgendwie oder sonst irgendwas. Also wer solche Sachen teilt in so einem super ernsten Kontext, der deklariert sich damit zumindest in meinen Augen halt als dumm. Da kann ich halt nichts für, das ist meine persönliche Meinung und das färbt die Linse, durch die ich Rousey betrachte, nun mal sehr stark ein. Deswegen habe ich eigentlich immer da gesessen und habe gedacht, so, boah, lass jemand anders dieses Vorbild sein. Ja, lass das, also jetzt nicht unbedingt Holly Holm, weil Holly Holm, finde ich, ist, obwohl sie eine Kämpferin ist, ansonsten halt so ein typisch klassisches Frauenrollenmodell, weißt du, Priestertochter, sonst irgendwas. Mhm. Ja, und auch nicht unbedingt jemand, der auch noch Cupcake als Nickname hat, ja, also irgendwas mit Kuchen backen. Lass es halt eine intelligente, progressive junge Frau sein. Ja, wer auch immer, keine Ahnung, von mir ist Rose Namajunas, die macht da in der Hinsicht, die ist halt auch so ein bisschen tough und so ein bisschen Ghetto und hat auch so Ecken und Kanten oder sowas, aber die wirkt halt auch immer ein bisschen aufgeweckt oder sowas, keine Ahnung, ich habe ja noch nicht genug gesehen von der und in der Ultimate Fighter Season, ich weiß nicht mehr, was es war, aber da war es jetzt auch nicht immer nur so, dass ich dachte so, ach, was für eine coole Person, aber so jemand, das wäre halt was, wo da könnte ich mich dann halt eher auch voll dahinter stellen und sagen, ja, das finde ich super, ja, aber andererseits, ich meine, Gott, ja, bin jetzt auch nicht der Typ, der sich dahinter stellen muss. Rouseys zweites Standbein bricht ja jetzt auch so ein bisschen weg. Gestern habe ich gelesen, dass ihre beiden Filme, die Anfang 2017 rauskommen sollten, zumindest mal verschoben, wenn nicht sogar gecancelt worden, weil die Produzenten sich ja so ein bisschen fragen, ob Ronda Rousey eigentlich genügend Qualität mitbringt, um Schauspielerin zu werden. ich habe jetzt zwei Filme von ihr gesehen, oder wo sie mitgespielt hat, und zwar hier Expendables. Das war an sich schon ein schlimmer Film, aber ja, sagen wir so, Rousey hat dann nochmal neue Untiefen in diesem Film eröffnen können. Also fand ich jetzt auch nicht so besonders gut. Und ganz schlimm fand ich sie bei Fast and Furious 7 oder was das war. Ja. Da hat sie, glaube ich, auch so 3-4 Worte gesprochen und ihre ganze Haltung so im Film. Da konnte ich mir schon ausmalen, dass ihre Filmkarriere, sag ich mal, also sie wird kein zweiter The Rock. Das war mir dann schon klar. Der ja also auch diese Transition gefunden. Ich fand die in den beiden Filmen, ehrlich gesagt, dafür, dass das sozusagen, dass ja noch ein echter Frischling war, fand ich übrigens gar nicht so schlimm. Echt? Ich behaupte, Ronda Rousey hat keine Zukunft im Film aus einem ganz anderen Grund, weil sie nämlich ganz offensichtlich ein schwieriger Mensch ist. Und solange sie ein UFC-Superstar ist, kann sie sich das erlauben. Wenn sie aufhört zu kämpfen, dann hat man ja jetzt schon gesehen, dass sie ganz schnell in Vergessenheit gerät. Da hat sie halt auch ein bisschen Pech, dass Conor McGregor auf den Plan getreten ist und ihren Stern noch überstrahlt. Das heißt, jetzt dadurch, dass McGregor da ist, ist es umso leichter zu vergessen, dass es Rousey je gegeben hat. Und dann kann sie sich nicht mehr leisten, ein schwieriger Mensch zu sein bei Filmproduktionen. Bei Filmproduktionen, ich habe ja mal vor hunderten von Jahren ein bisschen im Filmbereich gearbeitet. Und das sind halt Sachen, die sind erstens, das ist eine komische Mischung aus sehr straff durchorganisiert und auf der anderen Seite natürlich kreative Arbeit. Und Leute, die schwierig sind, die andere Menschen dort unglücklich machen, die diesen Betrieb aufhalten könnten, weil sie kapriziös sind, das kannst du dir nur erlauben, wenn du ein Star bist. Und ansonsten, also wenn du da weit genug unten in der Hierarchie bist, und dann kann es dir passieren, dass du sehr schnell und ohne Federn lesen total entfernt wirst auf der Stelle. Und das ist das, weswegen ich glaube, dass Rousey, wenn sie es nicht schafft, aus irgendeiner anderen Quelle ihr Stardom weiter zu speisen, dass dafür sie sehr, sehr schnell der Ofen aus ist. Also außer sie ist halt dann am Set tatsächlich ein ganz anderer Mensch, als man sie so erlebt bei ihren öffentlichen Auftritten. Aber auch, wenn man sich die ganzen Dokumentationen mit ihr anschaut, wenn man sich ein bisschen überlegt, wie wohl ihre Kindheit verlaufen ist, nach dem, was sie so erzählt hat, mit dem Selbstmord des Vaters und dieser extrem anspruchsvollen Mutter und so, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das jemand ist, der vielleicht, sage ich mal, ein anderes Persönlichkeitsbild entwickelt hat, als das für uns so der Fall ist, ja. Dann, ich kann mir vorstellen, dass Ronda Rousey tatsächlich ein so schwieriger Mensch ist, wie sie erscheint, würde ich damit sagen. Und das meine ich nicht vorwurfsvoll, das ist wahrscheinlich sogar tatsächlich unverschuldet und die hat es nicht leicht gehabt und sie hat viel erreicht in ihrem Leben und das ist cool, aber ich glaube, dass sie da in dem Filmkontext, wenn sie keinen Star-Potenzial mitbringt von woanders, dann hat sie es sehr schwer. Als sie diese Gegenüberstellung mit Amanda Nunes bei den Reigns zu 205 hatte, ist mir aufgefallen, sie hat ja die ganze Zeit so böse geguckt, hat sich da losgerissen von Dana White, ist von der Bühne gestürmt. Und wenn man dann aber weiter aufmerksam zuschaut, kurz bevor sie wieder hinterm Vorhang verschwindet, sieht man, wie sie noch so ins Publikum hochwinkt und lächelt. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie grundtief böser Mensch ist oder so, sondern ich vermute einfach, dass es für sie wirklich, der geht das ans Herz. Sie ist enorm emotional und lässt sich davon, glaube ich, zu sehr vereinnahmen. Und das macht's für mich noch schwieriger, den Kampf gegen Amanda Nunes irgendwie einschätzen zu können. Weil ich glaube, wenn du zu emotional kämpfst, ja, dann wird's schwierig. Andererseits hat Rousey gegen Becci Cohea, wobei das natürlich eine andere Qualität an Kämpferin ist, bewiesen, dass sie auch mit starken Emotionen noch hervorragende Leistungen zeigen kann. Also ich bin wirklich gespannt auf ihren Kampf gegen Nunes. Und auf das, was dann im Endeffekt danach passiert. Ja, egal, ob sie jetzt gewinnt oder verliert. Ich bin einfach, weil wenn sie gewinnt, gehe ich davon aus, dass sie definitiv nochmal antreten wird und mindestens noch einen weiteren, wenn nicht sogar zwei Kämpfe bestreiten wird. Und dann glaube ich, dass sie auch mit der Presse anders umgehen muss. Also du kannst nicht so ein Verhältnis schaffen, dass ich bin die eine Seite, ihr seid die andere Seite und wir arbeiten mehr oder weniger gegeneinander. Das wird, glaube ich, auf Dauer nicht richtig funktionieren. Da meinst du nicht, dass sie dass sie da irgendwie einen Weg finden muss, mit der etablierten MMA-Presse zu arbeiten? Das kommt drauf an. Solange sie noch Einladungen bekommt von Ellen DeGeneres, dann sage ich mal, die MMA-Presse greift das dann ja trotzdem auf. Ja. In der Hinsicht ist Presse ja immer so ein bisschen man ist ja im Zwiespalt. Also man sitzt dann da und könnte ja theoretisch sagen, na gut, dann berichte ich halt auch nicht über dich, wenn du nicht zur Verfügung stehst. Aber genau, auf der anderen Seite bringt's ja Klicks. Und dann wird dann halt einfach quasi aus zweiter Hand berichtet, was Ronda Rousey eben in der Ellen-Show gesagt hat. Und dann findet sie trotzdem wieder in der Core-Media statt. Dann kriegen trotzdem alle die Hardcore-Fans auch die gleichen Informationen serviert, nur eben mit einem Mittelsmann sozusagen dazwischen. Und von daher muss sie sich dann weiterhin nicht über ihre Verbreitung beschweren, ehrlich gesagt. Und es ist ja durchaus ein nicht ganz ineffizienter Weg zu sagen, ich gehe zu den 4, 5, 6, keine Ahnung wie vielen, richtig großen Kanälen. Und das verteilt sich dann auch in all die anderen kleineren Kanäle hinein. Und dann, warum soll ich denn noch mit MMA Fighting direkt sprechen, wenn MMA Fighting einen Artikel darüber macht, was ich in einer anderen Show gesagt habe? Das war alles erledigt. Was hat uns jetzt bei dem Ellen DeGeneres Interview interessiert? Eigentlich wollten wir hören, wie es ihr geht, wie sie mit der Niederlage jetzt umgegangen ist, wie sie sich auf ihren Kampf vorbereitet, aber davon hat man nichts gehört. Und wie oft kannst du so ein Interview bringen, dass du dich irgendwo hinsetzt und an sich eigentlich nicht die Fragen beantwortest, die die Leute interessieren oder für andere Schlagzeilen sorgst. Also eigentlich war das ein Interview, das muss man nicht gesehen haben, da fiel nichts raus. Nein, aber das haben ja alle gesehen, das ist ja das Ding. Ja, aber wie oft funktioniert das? Wenn du bekannt genug bist, immer. Ich meine, guck dir Schauspielerinterviews an. Wie ja, aber das ist ein anderes Kaliber, meinst du nicht? Das macht was Interessantes, ja. Also wenn er nicht bei Oprah über das Sofa springt, aber die sitzen doch immer nur da und geben irgendein paar Bonmots zu ihrem aktuellen Film zum Besten. Die sülzen zu 90% Zeug, von dem du weißt, dass es einstudierter Bullshit ist. Und es wird ja trotzdem gemacht, es wird trotzdem zitiert, es wird trotzdem gedruckt. Ja, aber das wird aber in diesem Entertainment-Kontext dann veröffentlicht. Ich frage mich, wie lange das für einen UFC-Fan relevant ist, ob Ronda Rousey bei Ellen DeGeneres sitzt und davon erzählt, dass sie jetzt ein Kind von Brown. Wie heißt er? Travis heißt er, genau. Travis. Ja. Oder wie Lyoto Machida ja immer sagt, Travis Brownie. Also, wie oft wollen wir da über diese Beziehung was hören? Eigentlich möchtest du ja von ihr schon so ein klassisches UFC-MMA-Journalismus-Interview bekommen. Jedenfalls, solange sie kämpft. Danach ist das nochmal was anderes. Aber weißt du, wie ich meine? Also in diesem Entertainment-Kontext wird das vielleicht für Schlagzeilen sorgen, aber in dieser MMA-UFC-Welt glaube ich nicht, dass das die Leute auf Dauer interessieren wird, wenn Ronda Rousey nichts bei Ellen DeGeneres sagt. Ach, wenn ich mir so die Kommentarsektionen anschaue, sind die Leute zumindest noch interessiert genug. Die Diskussion unten drunter ist dann halt sozusagen die Stellvertreter-Berichterstattung. Ja, dann reimen sich die Fans irgendwas zusammen. Das Ding ist, das ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, ist das ein Blick in die Zukunft, meine Damen und Herren da draußen. So, da kann man sich schon mal so mindestens ein bisschen eingewöhnen, weil so funktioniert es eigentlich immer. Die ganz großen Stars sitzen irgendwo in den ganz großen Plattformen und geben süße Belanglosigkeiten von sich. Und da kann man sich eigentlich schon mal ein bisschen drauf einstellen. Das ist eine Entwicklung, die hat man in der Spielepresse auch nachvollziehen können. Da wurde auch der Zugang zu den Spielen wurde immer schwieriger. Also als ich angefangen habe in dem Job, das ist 16 Jahre her inzwischen, da habe ich Monate vor Veröffentlichung, teilweise Jahre vor Veröffentlichung, Vorabversionen bekommen. Also einfach so vom Hersteller zugeschickt und so, konnte das wirklich selber bei mir im Büro spielen und dann meine Eindrücke niederschreiben. Inzwischen kann man froh sein, wenn man vor Veröffentlichung irgendwo auf ein Event eingeladen wird, wo man einen handselektierten Ausschnitt von dem Spiel präsentiert bekommt, über den man dann berichten kann, den man dann vielleicht aus erster Hand wirklich gesehen hat und hoffentlich war es kein Video. Und das Gleiche passiert eigentlich bei solchen Sachen immer. Wenn solche Sachen neu entstehen, ist erstmal so wichtig, dass die Presse berichten kann, dass man denen einen sehr, sehr großen Zugang einräumt. Weil ansonsten existiert das ganze Ding nicht. Ja? Also die Berichterstattung der Presse ist dann extrem wichtig. Wenn das dann aber erstmal auf einem Level angekommen ist, wo Stars wie McGregor oder Rousey existieren, dann ist dieses Abhängigkeitsverhältnis auf einmal sehr stark wieder umgekippt, weil dann ist der Wert, den so ein Star hat, was er an Aufmerksamkeit anzieht, so groß, dass man immer einen findet, der ihn nimmt, egal was der sagt. Genau, ja. Und dann wird das Ganze auch immer stärker streamlined, weil es steht immer mehr Geld auf dem Spiel. Ja, dann kann man nicht nur 100.000 in den Sand setzen, sondern Millionen oder Hunderte von Millionen teilweise. Und dann wird halt sehr, sehr genau geschaut, was wird noch gesagt. Und dann wirst du da hinterher sehr, sehr viele Leute sitzen haben wie Georges St-Pierre, die wirklich nur sehr überlegt genau das sagen, was in ihr Brand-Image passt. Also St-Pierre ist ja auch einer, der extrem intelligent war, was das alles angeht und der sehr, sehr viel weiter war, als das viele MMA-Kämpfer selbst heute sind und der schon damals erkannt hat, dass wenn er für Under Armour eine Marke repräsentiert, er umso wertvoller ist, je besser er sich präsentiert, der angefangen hat, dann halt da in Anzug und Krawatte in den Pressekonferenzen zu sitzen, der sehr genau überlegt hat, was er sagt und der das Ganze sehr charmant vorgetragen hat. Und das ist die Zukunft. Diese Authentizität in diesen ganzen Interviews, im Umgang mit der Presse und sowas, das wird, je größer und wichtiger dieser Sport wird, immer mehr verschwinden, weil dann auch die Pressearbeit im Hintergrund sich professionalisiert. Dann haben die alle PR-Manager oder Media-Manager und die trainieren sie dann, wie sie so eine Pressekonferenz handeln. Die sagen ihnen dann auch, was jetzt gerade die aktuelle Markenbotschaft sein muss. Wenn du Frankie Edgar bist oder sowas, dann sollst du halt, keine Ahnung, jedes Mal irgendeine nette New York-Referenz machen, damit deine New Yorker-Fans glücklich sind und so weiter und so fort. Das ist leider so. Kann man sich drauf einstellen. Das heißt, wir sollten Conor McGregor genießen, solange sowas noch möglich ist. Und ich finde, das ist auch jetzt wirklich ein Thema, das müssen wir jetzt einfach mal anpacken, nämlich McGregors Sieg gegen Eddie Alvarez. Kurz und knapp, warst du überrascht, dass er so dominant Alvarez besiegt? Und was war so dein Tipp im Vorfeld? Also standst du eher, oder ja, hast du dich eher auf Alvarez Seite geschlagen oder war es dann doch eher McGregor? Ich habe dir ja meine Tipps extra vorher geschickt, ja, damit ich hier mit Fug und Recht behaupten kann, ich habe es doch gleich gesagt. Ich habe meinen aber noch geändert. Ja. Ich habe dir nämlich noch geschrieben, weißt du, Mark Henry hin oder her, Eddie Alvarez hält einfach zu oft sein Gesicht in den Weg einer Faust, um das zu gewinnen. Habe ich erwartet, dass er so kategorisch zerstört wird. Vielleicht nicht ganz zu dem Ausmaß, aber ganz, also ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Also Alvarez war schon immer einer, der viel eingesteckt hat von Leuten, die viel, viel schlechtere Striker sind als McGregor. Hatte immer den Eindruck, dass er nicht groß genug ist und auch nicht wirklich so mega super Wrestler genug ist und auch noch viel zu willig ist, sich da in irgendwas anderem zu ergehen, als dass ich mir ernsthaft Hoffnung gemacht hätte, dass er das über einen intelligenten Gameplan gewinnt. Also von daher ist es ehrlich gesagt fast genau so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe sogar Geld auf Conor McGregor gewettet, so sicher war ich mir. Wie viel hast du gewonnen? So mit Kombi-Wette und allem 20 Euro. Ja, gut. Also ich setze keine großen Beträge. Ich hab gesehen, dass ein Vogel hat 5 Euro gewettet und hat alle Kämpfe getippt, bis auf Woodley gegen Wonderboy. Und hat alle Tipps richtig gehabt. Also er hat praktisch alle Kämpfe gewettet von 205 bis auf Woodley gegen Wonderboy. Gott sei Dank, weil es war ja ein Draw. Und die er getippt hat, hat er alle richtig gehabt. Hat dann einen Screenshot veröffentlicht auf Reddit, habe ich mir angeguckt. Habe ich gedacht, holy shit. Gar nicht so weit davon entfernt. Wir hatten, glaube ich, 2 Sachen falsch oder so, beide. Stimmt, ich hatte auch nicht so viel falsch, aber gut, das mit dem Wetten, das ist natürlich also nicht mein Metier, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Draw ist übrigens nicht schlimm bei den Wetten, weil wenn du eine Kombi-Wette machst, dann wird es einfach nur rausgerechnet, geht die Quote ein bisschen runter und so. Ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe auf Conor McGregor gewettet in der zweiten oder in der dritten Runde und für zweite Runde war dann halt eine 6er-Quote. Schade, dritte Runde hätte noch eine höhere Quote gegeben, aber naja. Um zurückzukommen zu dem Gameplan von Eddie Alvarez an und für sich, fand ich den eigentlich schlüssig, dass du sagst, ich versuche mit Low-Kicks, mit Leg-Kicks zu arbeiten und dann mit Wrestling. Ich glaube, so ein bisschen unterschätzt man allerdings auch Conor McGregors Wrestling-Fähigkeiten. Ich denke, gerade seine Takedown-Defense ist besser, als man das vielleicht noch vor 2 Jahren gesehen hat. Da hieß es ja immer, wenn McGregor mal gegen einen richtigen Wrestler antritt, dann wird er da auseinandergenommen. Ich glaube sogar, dass es vor 2 Jahren noch denkbar gewesen ist, aber der entwickelt sich natürlich auch weiter und erkennt seine Schwächen. Das ist eine der großen Qualitäten aus meiner Sicht von Conor McGregor, dass er halt an seinen Schwächen sehr akribisch arbeitet und 2 Jahre mit ja sehr guten Trainern kann dir dann schon mal zu einer guten Takedown-Defense verhelfen, gar keine Frage. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, dass Alvarez sich ja in den ersten 30 Sekunden gerade an diesen Low-Kicks da wirklich, an diese Low-Kicks gehalten hat und damit auch Erfolg hatte in den ersten 30 Sekunden Und nachdem er dann zum ersten Mal von McGregor zu Boden geschickt wurde, diesen Gameplan über Bord geworfen hat. Wahrscheinlich ist es nachvollziehbar, wenn du da mal einen auf die Mütze bekommen hast, dass da nicht mehr alles so funktioniert, wie es geplant war. Aber an und für sich glaube ich, dass das ein wichtiger Faktor ist für Kämpfer, die in Zukunft auf McGregor treffen werden, dass man praktisch mit den Low Kicks diesen etwas unorthodoxen Stand von Conor McGregor angreift und dafür sorgt, dass er nicht davon profitiert, so komisch vor dir zu stehen. Also an und für sich fand ich es gar nicht so dumm, wie man sich's gedacht hat in der Eddie Alvarez-Ecke. Ja. Ja, also ehrlich gesagt, das mit den Leg-Kicks ist halt eine Sache. Ich sehe ein, dass das eine effektive Komponente sein kann von der Strategie gegen Conor, aber insgesamt dauert es zu lange. Das kann man sich ehrlich gesagt als Eddie Alvarez nicht erlauben, weil dafür steckt er zu viel ein. Aber vielleicht als Edson Barboza. Ja, vielleicht. Aber weil der auch nochmal eine andere Power hat hinter seinen Leg-Kicks. Ja, aber auch, ja, vielleicht. Edson Barboza würde mich tatsächlich mal interessieren, weil Edson Barboza ist ja auch einer von den Leuten, die mit so Millimetern arbeiten. Ist er gut genug, um das auch gegen McGregor zu machen? Das weiß ich nicht. Der McGregor ist halt, also die allergrößte Stärke ist halt einfach, wie fantastisch präzise McGregor ist. Ja. Also man kann ja über vieles reden, über Timing und sonst irgendwas. Und auch Distanzmanagement ist ebenfalls hervorragend. Also es gibt so eine ganze Reihe von Attributen, die McGregor besonders auszeichnen. Aber unglaublich. Also wahrscheinlich halt genau wie oder noch mehr als Anderson Silva damals in seinen besten Jahren. Ist gut vergleichbar. Unfassbar präzise. Unfassbar präzise. Da sitzt halt jeder blöde Schlag genau, wo er sitzen muss. Ist unglaublich. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, dass McGregor früher in zurückliegenden Kämpfen ja oft auch seine Distanz halten wollte über diese Spinning Kicks. Sieht zwar immer nur flashy aus, aber er hat das nicht nur aus ästhetischen Gründen gezeigt, die ganzen Spinning Kicks, sondern er hat damit auch immer eine gewisse Distanz zum Gegner aufgebaut. Und diese Spinning Kicks, glaube ich, waren einer der Faktoren, warum er den ersten Diaz-Kampf verloren hat, weil die sehr kraftraubend sind. Und Moment, ich muss kurz hier was sagen. So lange spiele ich mal das Intro, André. Es war schon ein bisschen... Ich muss meine Frau kurz unterweisen. Es war schon ein bisschen tief in der Sendung, aber ich spiele jetzt einfach mal kurz das Intro für Informationen an die Dame. Wunderbar. Zeig mal kurz, weil ich muss mal gucken, wie viel Zucker da noch rein muss. Ja, sind zwei Zucker und ein bisschen Milch. Mir wird hier nämlich der Kaffee noch ins Studio gebracht. Das ist ein Service. Oh. Ich habe mir eben heimlich geholt, schnell zwischendrin. Aber ich habe mal kurz auf Lautsprecher geschaltet und bin mal schnell Kaffee holen gelaufen, als du über die Alvarez gesprochen hast. Ja, aber jetzt haben wir das Gott sei Dank gelöst, das Problem. Vielen Dank. Dankeschön. So, aber wie gesagt, also das war mir ganz wichtig, dass ich das hier nochmal erwähne, dass, wo war ich denn stehen geblieben? Genau, bei den Spinning Kicks, dass das eines der Gründe oder einer der Gründe war, warum McGregor im ersten Diaz-Kampf so ein bisschen abgebaut hat, konditionell, weil die sehr kraftraubend sind. Und jetzt ist er auf dem Stand, dass er endlich mit einem guten Jab arbeitet. Und dieser Jab hat auch dazu beigetragen, dass er aus meiner Sicht sehr, sehr kontrolliert diesen Kampf gegen Eddie Alvarez bestritten hat. Und man hatte nie das Gefühl, dass er hier konditionelle Probleme bekommt. Dieses Gelaber darüber, dass McGregor eine schlechte Kondition hat, das ist für mich sowieso schon immer so ein bisschen fragwürdig gewesen, aber dass er jetzt dann wirklich die richtigen Schlüsse daraus zieht, die Spinning Kicks weglässt und sich einen guten Jab aneignet, finde ich auch nochmal wirklich herausragend. Das muss man auch erwähnen. Kommt mir ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung über diesen Kampf. Ja, das wollte ich hier einfach mal kundtun. Ist dir das aufgefallen? Ja, aber vermutlich auch, weil natürlich Konditionsprobleme in einem Kampf von anderthalb, zwei Runden nicht wirklich zur Geltung kommen, wie bei all seinen Kämpfen vorher auch schon. Also du glaubst wirklich, dass er Kondition... Ja auch schon, also das heißt, du glaubst ja wirklich, dass er konditionelle Probleme hat? Also offensichtlich haben wir jetzt zwei sehr eindrückliche Beispiele gesehen, auch im zweiten Diaz-Kampf, wo er versucht hat, deutlich ergonomischer zu arbeiten, hat er trotzdem in der dritten Runde stark abgebaut, was das angeht. Aber in der vierten Runde kam er zurück. Ja, natürlich, aber die Frage ist, wenn man ihm das nicht erlaubt, was passiert dann? Ja, ob das jetzt konditionelle Probleme sind, die, also dass sich da wieder erholen kann, ist ja auch löblich, aber boah, also ich weiß nicht, ob das jetzt man muss halt auch überlegen, das, was der macht, ist halt grundsätzlich, glaube ich, der Kraftraum. Ne? Ist halt extrem schnell und so schnell unterwegs zu sein, also in allem, was er tut. Ja? Wobei er nicht hart schlägt. Bitte? Wobei er nicht hart schlägt. Also es ist ja so, dass viele Kämpfer, die einen starken Punch haben, verbrauchen da viel Energie, gerade wenn der nicht landet. Und McGregor ist eigentlich einer, der verhältnismäßig, sagen wir mal, eine normale Kraft aufbringt beim Schlagen, aber dafür sehr akkurat ist und somit die Knockouts zieht. Und ich glaube, dass er an sich schon einen relativ ergonomischen Kampfstil hat. Also, weißt du, natürlich gibt's da noch effektivere, aber so für seinen Stil insgesamt verbraucht er, glaube ich, normal viel Energie, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube einfach nicht, dass der konditionelle Probleme hat. Das glaube ich nicht. Über einen 5-Runden-Kampf wird's immer Momente geben, wo ein Striker einfach seine Pausen braucht. Und gegen so einen Nate Diaz, den du einfach nicht zermürben kannst, ja, der einfach auch nicht zu Boden geht, der immer wieder kommt. Ja, das, ich glaube nicht, dass das das wahre Gesicht ist von Conor McGregors Kondition, das wir da gesehen haben. Vor allem muss man dazu sagen, im ersten Kampf hat er ja auch eine Staph-Infection im Vorfeld gehabt, hat Antibiotika nehmen müssen bis 2 Wochen, glaube ich, oder so. Ja, glaube bis 2 Wochen vor dem Kampf. Also das wird auch noch dazu beigetragen haben, dass er nicht allzu fit wirkte in den späteren Runden. Oder nee, da war es ja die 2. Runde. Das ist auch wieder sagen, Nate Diaz war ja angeblich auch verletzt im 2. Kampf und so. Also ich weiß nicht. Also McGregor ist sicherlich nicht einer, der jetzt, keine Ahnung, wer ist denn mal ein schönes Beispiel? So wie Ferguson RDA. Ja, genau, also gut, aber ich suche da eigentlich nach so einem Beispiel von jemandem, der halt versucht, da mit jedem Schlag so einen Megaschwinger zu produzieren. Wie heißt denn dieses Heavyweight da, Johnson, der jetzt zu Bellator gegangen ist, der auch schon mal irgendwelchen... Matt Mitrione ist auch so ein Typ gewesen, der immer, aber den meintest du nicht. Mitrione hat ja eher klassisches Boxing, keine Ahnung. Ich habe auch so Bilder im Kopf, dass immer nur... Hector Lombard zum Beispiel. Hector Lombard, genau, immer nur Vollpower, 100% jeder Schlag. Aber halt wirklich auch so mit teilweise sogar eigene Balance dabei riskiert und sonst irgendwas. Ja. Und das ist natürlich was, wo es offensichtlicher ist, dass das sehr kraftraubend ist und dass der sich deswegen sehr zurückhalten muss, auch weil er halt einfach diese Muskelmasse hat dabei. Aber McGregor, weißt du, so schnell nach vorne zu gehen, einen Schlag auszuführen und wieder zurückzuhüpfen, das ist halt einfach was, das kostet sehr viel Energie. Ja, und egal, ob er dann jetzt noch wirklich 100% Körpergewicht immer hinter diesen Schlag packt, alleine dadurch, dass er sich so schnell nach vorne katapultieren muss, da bewegt er ja auch immer 100% von seinem Gewicht sowieso. Und ich glaube schon, dass jemand auch, der hat ja auch einen sehr hohen Output, McGregor, ja, und ich glaube schon, dass der das nicht über 5 Runden vielleicht zu dem im gleichen Maße durchhalten kann. Und gegen jemanden wie Ferguson, im Sinne, wenn man das mal sich überlegt, ich meine, mein Gott, in Mexico City 5 Runden gegen Rafael Dos Anjos in dem Tempo, es ist schwer anzunehmen, dass da nochmal Welten dazwischen liegen. Da müssen wir aber auch noch auf dem Doping dieser Elite-Athleten. Also die sind natürlich eh alle extrem gut konditioniert. Er ist halt nur im Vergleich zu diesen anderen Leuten, die dann dort schwer nachvollziehbare Dinge leisten, ist er halt dann noch und bleibt da ein bisschen zurück. Da müssen wir allerdings auch noch auf den Dopingtest warten heutzutage, dass wir da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ach Gottchen. Ja, da kommen wir ja vielleicht später noch zu, wenn wir über Chris Weidman reden. das ist ja eine wüste Unterstellung gegen einen meinen Lieblingskämpfern. die Frage ist natürlich, wer ist jetzt McGregors Kryptonit, sage ich jetzt mal. Also war Nate Diaz derjenige, der McGregor eigentlich am meisten fordern konnte, oder ist es jetzt zum Beispiel Nurmagomedov? Wie würde ein Kampf ausgehen gegen Tyron Woodley, der diskutiert wurde, so absurd wie das klingt und immer noch wird? wird Jose Aldo in einem möglichen Rückkampf gegen McGregor bessere Ergebnisse erzielen können? Oder ganz einfach gefragt. Geht nicht. Ja, stimmt. Oder ganz einfach gefragt, gegen wen willst du McGregor jetzt sehen und wem rechnest du die besten Chancen zu, ihn zu besiegen? Ja, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich die ganze Zeit gehofft habe, dass Conor McGregor verliert, weil ich diesen Aldo-Kampf sehen will. Jetzt, wo er gewonnen hat, gehe ich davon aus, dass ich ihn nicht sehe. Ich gehe davon aus, dass du bessere Chancen hast, diesen Kampf zu sehen. Nee. Okay, dann sag mal, jetzt, gegen wen glaubst du? Die nächste, was jetzt passiert ist, entweder Georges St. Pierre oder Nate Diaz oder Tyron Woodley oder irgendein anderer Quatsch. Aber was garantiert eben nicht passiert, weil es ist halt Conor McGregor. Conor McGregor, das haben wir das letzte Mal ja schon drüber gesprochen, da hatte ich ja auch schon diesen Alvarez-Kampf genau deswegen prognostiziert und hatte deswegen gesagt, es ist total wichtig, dass er gegen Nate Diaz verliert. Und dann habe ich jetzt dieses Mal gesagt, es ist total wichtig, dass er gegen Eddie Alvarez verliert, weil Conor McGregor halt immer schaut, völlig zu Recht aus seiner Perspektive, ich würde das genauso machen, wenn ich Conor McGregor wäre. Ja. Wo kann ich denn jetzt als nächstes die meiste Kohle holen? Und die nächstbeste meiste Kohle ist halt nicht Jose Aldo. Es ist im Zweifelsfall eventuell Nate Diaz. Da müsste er aber seinen Lightweight-Titel für riskieren. George St. Pierre wäre auf jeden Fall wahrscheinlich die bestmögliche Option für ihn. Tyron Woodley für den dritten Gürtel ist sicherlich auch größer nochmal. Einfach nur, weil das diese Conor McGregor-Saga fortsetzt. Jetzt der dritte Gürtel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in genau diesen Kategorien jetzt über das nächste Ding nachdenkt. Und nur wenn alles andere aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann sehe ich meinen Aldo-Kampf. Aber da rechne ich überhaupt nicht mit. Ich habe mal 2017, habe ich mal komplett durchgedatet. Für alle, die es interessiert. Hast also du schon mal gebucht für Conor? Alles durchgespielt. Also ich gehe davon aus, dass McGregor, so wie angekündigt, nicht vor Mai 2017 zurückkommt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er Mai schon zurückkommt, sondern dass er zu diesem großen Pay-Per-View rund um den 4.7. da zurückkommt, wenn immer in Las Vegas die große Show ist. Davon gehe ich aus, dass er dann wieder kämpft. Und das ist eindeutig zu lang, um zum einen Woodley hinzuhalten oder auch um Nurmagomedov noch warten zu lassen, der ja schon angekündigt hat, dass er in den nächsten 3 Monaten um den Titel kämpfen möchte. Wenn das nicht zustande kommt, möchte er den Ferguson-Kampf. Da bin ich bei meinem ersten Punkt. Ich glaube, dass als nächstes für die Lightweight-Division ein Interimstitelkampf, so wie das ja heutzutage immer ist, zwischen Nurmagomedov und Tony Ferguson stattfinden wird. So, der wird so um den Februar rum stattfinden, habe ich mir gedacht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass Woodley wieder antreten möchte und dann gegen Wonderboy oder gegen Damien Maia kämpft. McGregor wird im Juli zurückkommen und gegen Aldo kämpfen, ist meine Meinung, weil er unbedingt alle 3 Titel behalten will. Und ich glaube nicht, dass die UFC es jetzt noch akzeptieren wird, dass er, sag ich mal, im Juli gegen Woodley kämpft und den Featherweight-Titel noch bis, was weiß ich, November dann behält, ohne ihn jemals zu verteidigen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er im Juli gegen Aldo kämpft und im November dann entweder gegen Nurmagomedov oder Ferguson, je nachdem, wer da gewinnt, oder dann auf den Welterweight-Titel geht. Das ist so meine Denkweise. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den Aldo-Kampf nochmal zeigen, wenn McGregor überhaupt das Featherweight erreichen kann, muss man dazu sagen. Also ich habe keine großen Bedenken, dass er das mit dem Featherweight-Limit nochmal schafft, aber wie gesagt, meine bisherige Einschätzung, was Conor McGregor angeht, war halt einfach, dass er halt immer erstmal guckt, womit kann ich denn die meiste Kohle verdienen. Die UFC hat bereits bewiesen, dass sie verstanden haben, wie viel Kohle sie mit McGregor verdienen können und dass ihnen das im Zweifelsfall wichtiger ist als ihr Featherweight-Titel. Ja. Von daher bleibe ich da bei der Prognose, außer natürlich, wie gesagt, also wenn sich diese anderen Sachen nicht materialisieren für ihn, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass er dann halt im Zweifelsfalle sagt, so, ja, na gut, dann halt nochmal Aldo, weil ganz unattraktiv ist der Kampf ja sogar aus so einer Mainstream-Sicht nicht. Also, ne, so nach jetzt das große Rematch und da war ja dieser riesige Build-up damals und sonst irgendwas. Aber so aus dieser typischen McGregor-Perspektive, ehrlich gesagt, also ich meine, Nurmagomedov und Ferguson sind beide für ihn völlig unattraktiv. Also da kommt eher Aldo zum Zuge als die beiden. Das ist sozusagen für meinen Aldo ist es gut, ja. Aber alles andere, ja, mal schauen. Also wenn Georges St. Pierre irgendwie seine Vertragsgeschichte mit der UFC auf die Kette kriegt, wäre ich bereit zu wetten, dass Conor McGregor eher gegen Georges St. Pierre antritt. Das, ja, weil er auch eine gute Chance hat, einen wirklich großen Star zu besiegen. Ist natürlich schwer zu sagen. Keiner weiß, in welcher Form so ein George St. Pierre sich nach vor allem 2 Kreuzbandrissen präsentieren wird. Und der wird nicht jünger. Und USADA greift voll und ganz. Also da gab es ja auch immer mal wieder Unterstellungen in Richtung GSP, dass er vielleicht nicht so clean ist, wie er uns weismachen möchte. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles nur Vermutungen, wie du schon vorhin angesprochen hast. Auch Chris Weidman war immer so der Posterboy für saubere Kämpfe und jetzt gerät er so ein bisschen in die Ecke des möglicherweise Doping-Sünders, da kommen wir wie gesagt gleich noch drauf. Prinzipiell möchte ich dennoch noch mal was zur Lightweight Division sagen und von dir wissen und zwar geht's eigentlich darum, ob es jetzt einen Interimstitelkampf zwischen Nurmagomedov und Ferguson geben sollte oder ob du der Meinung bist, Nurmagomedov oder Ferguson, je nachdem, wer den Titelkampf dann bekommt, sollten eher warten, bis McGregor ja seine Babypause beendet. Dass wir das mal sagen, dass McGregor seine Babypause beendet. Aber wenn er aus der Elternzeit zurückkommt. Ja. Ja, also wenn ich, also aus deren Perspektive soll, wenn du derjenige bist, der als nächstes den Kampf gegen McGregor kriegt, solltest du natürlich warten, weil sonst wärst du ein Idiot. Aus meiner Fan-Perspektive sollen die natürlich kämpfen, weil ich will die ja kämpfen sehen. Da wäre ich mir auch gar nicht so sicher, wer diesen Kampf gewinnt, ehrlich gesagt. Zwischen Nurmagomedov und Ferguson? Ja. Ja. Genauso wenig, wie ich mir sicher wäre, wer von den beiden jetzt wirklich besser ist, um gegen Conor McGregor zu bestehen, ehrlich gesagt. Wenn der Nurmagomedov nicht so beschissen ausgesehen hätte in den wenigen Minuten, in denen er stehen geblieben ist mit dem Johnson, dann wäre ich da sehr überzeugt, wer davon der Interessantere ist. Aber das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, scheiße, wenn du jetzt gegen Conor McGregor gekämpft hättest, in den 2 Minuten, das hätte ihm vielleicht schon gereicht. Dann wärst du vielleicht schon platt. Das ist für mich übrigens der Kampf, den ich am liebsten sehen würde, weil es für mich wirklich zwei absolute Spezialisten in ihrem Gebiet sind. Also Striking-mäßig in der Lightweight Division gibt's nicht viel Besseres als Conor McGregor. Ja, gibt bestimmt Leute, die sind gleichwertig, aber McGregor ist schon unglaublich gut. Und vom Wrestlerischen her sehe ich Nurmagomedov aktuell in der Lightweight Division an Nummer 1. Und die beiden gegeneinander würde mir als UFC, als MMA-Fan wirklich am meisten Spaß bereiten. Das wäre also, der Kampf. Gebt ihr recht, dass das auf jeden Fall das faszinierendere Matchup ist? Wenn du mich fragst, wo ich glaube, wer gewinnt vermutlich eher gegen Conor McGregor, wäre ich eher auf der Tony Ferguson-Seite. Da bin ich überrascht. Weil ich bin der Meinung, Ferguson geht zu viel Risiko ein in seinen Kämpfen. Und das kann er sich erlauben gegen einen anderen RDA. Ja, also Rafael dos Anjos ist auch nicht mehr der gleiche, der mal vor, so lange ist es noch gar nicht her, 7 Monaten oder 8 Monaten war. Oder von mir aus auch gegen so einen Lando Venata oder wie der Vogel hieß. Aber gegen McGregor, ich weiß nicht, ob er da so viel schlucken kann, wie er ja auch gegen RDA einstecken musste in der ersten Runde. Also das war jetzt nicht so, dass das Ferguson da eine flawless Leistung abgelegt hätte, sondern er hat ja schon Treffer kassiert und alle haben danach natürlich diese Leistung irgendwie in höchsten Tönen gelobt, aber es war für mich jetzt keine totale Dominanz und herausragend, wie er jetzt da den Ex-Champ auseinandergenommen hat. Also so war es für mich jetzt auch nicht. Also nee, verstehe ich. Verstehe ich voll, gebe ich dir auch in allen Punkten recht. Der Grund, warum ich glaube, dass dass der Ferguson vielleicht eher eine Chance hätte gegen den McGregor zu gewinnen, ist einfach, also erstens, weil er im Grunde genommen so ein bisschen die Nate Diaz-Checkboxen abhakt. Ist extrem haltbar, also kann einstecken und lebt noch und macht weiter. Hat offensichtlich unfassbare gute Cardio und ich glaube ja weiterhin, dass Conor McGregor, wenn er ständig gepressured wird und ständig arbeiten muss und der Typ einfach nicht weggeht, er in den späteren Runden abbaut. Und nachdem Ferguson hier sogar in Mexico City, wo eigentlich alle anfangen zu schnaufen, 5 Runden echt Vollgas gegeben hat, muss ich sagen, finde ich, das ist ein schon erheblicher Vorteil und er hat eine gute Reach. Ja. Das ist auch immer wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig gegen McGregor. Jemand mit kurzen Armen würde ich sofort immer sagen, nein, der wird verlieren. Jetzt ist Nurmagomedov auch keiner mit kurzen Armen, aber dessen Stand-up sieht halt sehr verbesserungswürdig aus. Und das ist gegen Conor McGregor, ehrlich gesagt, also der hat schon so oft bewiesen. Der braucht nicht mal 2 Minuten, wenn derjenige die entsprechenden Defizite aufweist und ist so präzise, dass er halt einfach bei dem beschissensten, in dem Alvarez-Kampf, der hat nach einem Scramble irgendwo mal so einen, einfach nur aus der Gelegenheit heraus irgendwo so einen Uppercut ausgepackt und selbst der hat gesessen. Also es war halt wirklich so ein Ding, wo du dachtest, die Hälfte der Leute, die sowas versucht, schlägt daneben. Ja, geschweige denn, dass sie das auch nur halbwegs präzise ins Ziel bringen. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat oder was der Kerl trainiert hat. Aber es ist einfach unfassbar, wie der aus den merkwürdigsten Winkeln und innerhalb von Sekundenbruchteilen exakt das Zeug immer ins Ziel bringt. Und das ist so ein Ding, wo ich mir immer denke, so ja, also wenn der Nurmagomedov ihn auf den Boden kriegt, bin ich interessiert. Aber dann ist ja auch, man denkt immer, man sieht immer, der Nurmagomedov, der kriegt die Leute ja auf den Boden. Ne? Sobald er jetzt sich entschließt, jetzt ist Schluss, jetzt fangen wir mal mit dem Grappling an gegen Michael Johnson, ist Michael Johnson am Boden. Und der ist ja auch nun nicht schlecht mit seiner Takedown-Defense. Aber was gerne vergessen wird bei sowas ist, man sieht immer Takedown Defense und man denkt an einen Sprawl, man denkt an Leute, die auf einem Bein zum Käfig hüpfen und das dort dann verteidigen, an Underhooks und sonst irgendwas. Aber das Distanzmanagement ist teilweise viel wichtiger. Und McGregor hat ein fantastisches Distanzmanagement und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Nurmagomedov über einen zu langen Zeitraum nicht in der Lage ist, einen Takedown zu kriegen, weil McGregor genau in der richtigen Distanz ist, um dann eben noch mal ein bisschen zurückzuhüpfen. Ja, und in der Zeit kassiert er halt. Man hat halt auch gesehen gegen Nate Diaz, weißt du, selbst Leute, die so haltbar sind wie Nate Diaz, die kassieren in über eine oder anderthalb oder zwei Runden schon so viel Schaden, dass die danach auch nicht mehr so effektiv sein können. Ja, und natürlich auch Respekt haben vor dem, was da kommt. Also du gehst natürlich da anders dann in so einen Schlagabtausch, wenn du davor schon ein paar Treffer kassiert hast. Also das kommt noch mit dazu. Zum Uppercut ja, wobei jetzt aber weder Nate Diaz noch Ferguson noch Nurmagomedov auf mich den Eindruck machen von Leuten, die sich von Schlägen beeindrucken lassen, egal wie viele, egal wie hart. Ja, vielleicht nicht beeindrucken lassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ein bisschen abwägst, wie viel Risiko gehe ich jetzt ein? Also setze ich jetzt nur eine 1-2-Kombination oder mache ich ein 1-2-3 oder so? Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass du anders die Situation abwägst sozusagen, wenn du weißt, okay, er schlägt zum ersten sehr präzise und zum zweiten hat er die Power, um dich auszunocken. Also das meine ich so damit. Also wenn du halt 4-5 schwere Treffer kassiert hast, die dich unbeeindruckt zurücklassen, dann kann es sein, dass du vielleicht mehr Risiko eingehst, so meinte ich das, im Fall jetzt zum Beispiel, wenn dich Conor McGregor 2-3 Mal schwer trifft, das kann dann schon das Ende für dich sein. Zum Uppercut habe ich übrigens noch vielleicht einen schönen Vergleich, das ist ein bisschen so wie mit diesem Basketballwurf, den er da nach den Open Workouts gezeigt hat. Man weiß nicht, wie er es macht, er wirft wie ein 7-jähriges Kind, wirft er den Ball Richtung Basketballkorb, aber das Ding geht rein. Und so ist es dann auch vielleicht bei diesem Uppercut, von dem du gesprochen hast, als er da nach oben kommt und aus einem Winkel trifft, der fast unmöglich erscheint für viele. Die Kombination aus Präzision und die Zeitspanne, die ihm zur Verfügung stand, um erstens zu erkennen, dass er diese Technik jetzt anbringen kann und die auszuführen. Das ist das, was ich halt so, wenn man das selber mal gemacht hat. Ich frage mich immer echt, wenn ich sowas sehe manchmal, wie sind die überhaupt an diesen Punkt gekommen? Also ist das was Biologisches? Also funktioniert sein Gehirn einfach anders und hat da einen Vorsprung? Weil man sieht es ja auch selbst in der UFC, ne? Und das ist ja nun wirklich ein Level, der viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel höher ist als alles, was der normale Mensch je erreichen wird. Und selbst da siehst du niemanden oder bis auf eine Handvoll Ausnahmen, der in der Lage ist, das regelmäßig so präzise ins Ziel zu bringen. Ja? Ich meine, es ist ein bewegliches Ziel, das aktiv versucht, diesem Schlag auszuweichen oder ihn zu blockieren. Das sich versucht, so zu positionieren, dass er erst gar nicht treffen kann. Du hast einen Zeitraum von vielleicht einer Sekunde, um jetzt in dem konkreten Beispiel, um dir zu überlegen, was du machst, um das auszuführen und dann so zu treffen. Und es ist einfach unerklärlich, wie unglaublich häufig es McGregor gelingt, das zu machen. Also genau so zu machen. Also ich bin ja kein Fan von dem Kerl. Ja? Ja. Der kann gar nicht früh genug verlieren. Finde die Persona von ihm relativ unerträglich. Aber ich bin voll der Bewunderung jedes Mal wieder, wenn ich das sehe. Er ist da viel Instinkt wahrscheinlich auch dabei oder einfach ja, natürlich. Eine gewisse Reaktion, also beim guten Torwart im Fußball spricht man ja einfach, dass er nur noch eine Reaktion zeigt, die so instinktiv aus ihm rauskommt, wenn er unhaltbare Bälle hält. Und ähnlich ist das dann vielleicht auch bei McGregor, dass es einfach so ein Instinkt ist, der dann getriggert wird und dass er momentan vielleicht auch einfach dieses, in Anführungsstrichen, Glück hat, dann diese Treffer auch oft zu landen, weil es kann dich natürlich auch frustrieren, wenn du 4-5 Mal so Aktionen hast, wie diesen Uppercut, von dem du gesprochen hast, die dann halt einfach ins Leere gehen, dass sie dich mental so ein bisschen nach unten ziehen. Und wenn die natürlich immer wieder treffen, könnte ich mir vorstellen, dass dir das immer wieder so einen neuen Boost gibt, ja, der dich nach vorne treibt und dir dann vielleicht auch grundsätzlich das Gefühl vermittelt, du könntest Dinge, die andere nicht probieren oder nicht können. Also dieser mentale Aspekt beim Kämpfen, da erzähle ich jetzt nichts Neues, ist natürlich auch unglaublich hoch zu werten. Und bei McGregor glaube ich, dass der da auch viel von zehrt, dass er ja eine gewisse mentale Stabilität hat und immer so ein bisschen seinem Gegner einen Schritt voraus erscheint. Es ist natürlich alles richtig. Und ja, klar, also gerade auch in diesen, in so Gewichtsklassen, wo halt Reaktionsgeschwindigkeiten in so einem wirklich Sekundenbruchteilsbereich existieren, wie jetzt zum Beispiel hier Lightweight, Featherweight und sonst irgendwas. Das ist schon klar. Ich meine, das sind alles eintrainierte, reflexhafte Sachen. Aber es ist halt trotzdem, du musst halt ja irgendwas erstmal mitbringen oder auch einstudiert haben, damit du so präzise werden kannst. Wenn du nur rein aus Instinkt raushandelst, und das ist trotzdem bemerkenswert. Also, das würde mich halt echt mal interessieren. Den müsste man eigentlich sezieren, wie so ein Frosch, weißt du? Ja. Also, das würde mich mal echt interessieren. Hat der eine besonders gute Raumwahrnehmung? Also, hat er vielleicht eine besonders scharfe Augen oder sonst irgendwas? Ja, oder ist, keine Ahnung. Also, so, weißt du, das ist halt Reaktionsgeschwindigkeit, aber dann eben auch die Präzision. Also, die Technik muss ja dann auch wirklich bis Millimeter genau ausgeführt sein, ja, dann in der Geschwindigkeit, ja, auch die Koordination, die da stattfindet. Also dann, du musst dann im richtigen Moment noch den kleinen Hopser nach vorne machen oder nochmal die Hüfte das genau richtig eindrehen, damit da auch genug Power dahinter ist und sowas. Also es ist wirklich so, boah, die ganze Logistik dieses Erfolges von McGregor, die ganze Biomechanik ist extrem faszinierend. Das heißt, die Frage ist eigentlich, ob er sogar einen biologischen Vorteil hat, sozusagen. Also, dass er irgendwie. Das ist ja immer so, ne? Ja, das ja. Auch bei jedem anderen Superathleten kannst du immer wahrscheinlich irgendwie sagen, natürlich haben die wahrscheinlich auch Glück in der genetischen Lotterie gehabt. Aber mich würde halt natürlich der Teil interessieren, der vielleicht antrainiert ist oder sowas und welche Besonderheiten sind es, die ihn da auszeichnen. Man hat ja auch viel schon drüber geschrieben, inwiefern sein Körperbau halt vielleicht biomechanisch ganz ideal ist, ja. Also weißt du, breite Schultern, lange Arme, relativ schmaler Torso, lalalalalala. Da gibt's ja auch ganz interessante Artikel drüber, aber halt leider relativ weniges, was wirklich einen wissenschaftlichen Anstrich zumindest hat. Und sowas würde mich ja tatsächlich mal interessieren. Also, was bringt jemand mit oder was muss jemand mitbringen, um auf so einem Level überhaupt agieren zu können? Das würde mich ja echt mal interessieren. Weil man sieht es ja wirklich sonst fast gar nicht. Also Anderson Silva ist wirklich das einzige wirkliche Beispiel, wo ich das Gefühl habe, das ist vergleichbar. Und bei dem wirkt es natürlich, weil er auch in einer deutlich höheren Gewichtsklasse ist, dann, sage ich mal, einfach noch ein bisschen weniger faszinierend, weil nicht diese unfassbare Geschwindigkeit noch dabei ist. Das ist halt der Vorteil sozusagen bei sowas wie Lightweight oder sowas, wenn du dann siehst, manchmal passieren ja Dinge und du siehst erst im Replay, was da wirklich abgelaufen ist. Und ja, das ist bei mir ganz oft so, ja. Unfassbar. Unfassbar, wieso kann der überhaupt so schnell reagieren? Ich konnte so schnell nicht mal zuschauen. Ja, ja, also bei mir ist das bei vielen Kämpfen so. Nicht nur bei den leichten Jungs, sondern auch bei den schweren, dass ich, also du siehst halt irgendwie, ja, der eine hat einen Vorteil in diesem Kampf und mir ist es dann oft nicht, oder nicht oft, aber häufig nicht gleich klar, warum er diesen Vorteil jetzt hat. Und wenn du dann super Slow-Mos siehst oder andere Perspektiven, andere Kamerawinkel und du erkennst halt mehrere Kleinigkeiten im Kampf, dann verstehst du, warum Gegner X überlegen ist gegen... Whiteman Romero, bei dem Flying Knee von Romero, ich hab überhaupt nicht gesehen, dass das ein Flying Knee war. Die Kameraperspektive war da auch sehr unglücklich, aber das war so, Whiteman versucht sowas ähnliches wie ein Takedown. Ja. Und ich habe erst gedacht, Romero hat irgendwie so versucht, so eine halbe Hechtrolle über ihn drüber zu machen und ist irgendwie gestolpert oder so. Es sah ganz merkwürdig aus. Ich habe gedacht, so, was ist denn das für ein alberner Scheiß? Und auf einmal liegt der Whiteman blutüberströmt am Boden. Und ich dachte so, hä? Der Whiteman gibt wieder durch einen Flüchtigkeitsfehler im Endeffekt einen Kampf her. Also es war ja wieder... in dem Fall jetzt nicht ganz so absurd, ne? Ja, gut, klar, ja, diese Spinning-Aktion da von ihm gegen Rockhold war im Nachhinein totaler Blödsinn, aber auch jetzt hier für so einen Wrestler, für so einen wirklich einfach Top-Class-Wrestler, wie es Chris Weidman ist, so einen Takedown zu zeigen, den Kopf auf der falschen Seite zu haben, hätte er den Kopf nach links geneigt, dann wäre das Knie oder der Fuß von Romero auch niemals so gelandet, wie er letzten Endes gelandet ist. Also er hat so viele Fehler in diesem Moment gemacht, und erneut kostet das ihm einen wichtigen Kampf. Also das ist auch so eine Sache, da frage ich mich, was da los ist, dass du dann einen Kampf, ich möchte jetzt nicht sagen dominierst, aber ja, war auf einem guten Weg, diesen Kampf zu gewinnen. Also es war jetzt nicht absurd gewesen, diesen Kampf also zu gewinnen. Man schon fast sagen, also er war wirklich sehr eindeutig überlegen. So, und dann passiert ja dieser Fehler und ähnlich war es ja im Rockhold-Kampf. Den hat er ja auch bisweilen kontrolliert und hatte dann die wahnsinnig gute Idee, mal ein Spinning-Kick zu zeigen oder was. Man weiß es ja gar nicht, was er machen wollte. Und ja, doch, das war schon so ein Hook-Kick, so ein Spinning-Hook-Kick, aber keine Ahnung. Also in dem Rockhold-Kampf fand ich, das war sehr ausgeglichen und da fand ich ihn nun überhaupt nicht, also das bestenfalls war es gleichwertig. Jetzt aus dem Bauchhaus habe ich da sogar Rockhold vorher schon mit leicht vorne gesehen, aber da müsste ich ihn nochmal sehen, ist lange her. Warte mal, ich dem Romero-Kampf war ich überzeugt, dass er gewinnt. Und da hatte ich dir ja vorher schon auch geschrieben, dass ich hatte auf den Romero gewettet und war eigentlich auch vor dem Kampf total überzeugt, dass, weil Chris Weidman die letzten Male schon immer irgendwie seltsam gewirkt hat. Also auch vor allem, und das ist, glaube ich, auch was diesmal zu diesem komischen und halbherzigen Takedown-Versuch geführt hat, ist, dass ihm viel schneller die Luft ausgeht. In dem Rockhold-Kampf, zu dem Zeitpunkt, wo er diesen blöden Spinning-Kick versucht hat, wirkte der auch kardiomäßig schon angeschlagen. Und das hat man früher von dem, ich meine, das ist der Typ, der irgendwie mit 2 Tagen, sonst was, Vorwarnung, Lyoto Tomashida damals weggewrestelt hat. Zwar auch keuchend. Marc Munoz war das, oder? Nee, der hat doch der Last-Minute-Replacement gegen Mashida war Whitemans, glaube ich, erster großer Sieg, dass er da gewonnen hat. Meine ich. Nee, Mashida war seine erste Titelverteidigung nach den beiden Anderson Silva-Kämpfen. Oder war es Damien Maia? Damien Maia war es. Ja. Damien Maia war es. Ja. Also ich wusste, es war nicht Munoz, aber du hast recht, es war auch nicht Mashida, es war Maia, genau. Auf jeden Fall jemand, der bislang eigentlich, wenn ich mich nicht irre, sogar auch teilweise gut für seine Cardio gelobt wurde und da hochgehandelt wurde. In letzter Zeit wirkt er da immer seltsam. Daher kommen ja auch teilweise wieder diese USADA-Spekulationen. Das wäre mir in dem Falle egal, weil ich überzeugt bin, dass Yoel Romero ein Doper ist, persönlich. Mhm. Gucken wir einfach an. 100% sicher. Ja, Tainted Supplement und sonst was, ja. Von wegen, also er ist ja neulich aufgeflogen, aber dann hat er ja gesagt, das war nur dieses Nahrungsergänzungsmittel und sie haben auch das gleiche Zeug gefunden und sowas und dann hat er. Cleaner Sportler sieht mit 40 nicht so aus. Es ist mir egal, was jemand sagt. Mit 40 siehst du als sauberer Sportler so nicht aus. Nie und nimmer, ja. Das ist auch meine Meinung dazu. Also man, wenn man lange genug MMA schaut, weiß man ja auch ungefähr. Man hat ja sozusagen einen ganz guten Blick dafür, was so die Norm ist für einen Elite-Sportler in dem Bereich. Ja. Und wenn jemand so aus dem Rahmen fällt in diesem hohen Alter, selbstverständlich existiert die entfernte Möglichkeit, dass Yoel Romero auch nur eine genetische Totalausnahme ist. Aber, weißt du, eine komisch tiefe Stimme hat er auch noch. Er ist schon auffällig geworden mit einem Dopingtest. Er ist 39. Er sieht aus wie eine He-Man-Action-Figur. Also, er trainiert sein ganzes Leben. Das ist ja keiner, der mit 25 sich überlegt hat, jetzt mal Kampfsport zu betreiben und seinen Körper bis dahin geschont hat, sondern das ist jemand, der seinen Körper im Endeffekt seit seiner Jugend auf Maximum fährt. Und also da lasse ich mir wirklich von keinem sagen, dass das irgendwas mit Genetik zu tun hat oder so. Dieser Typ, so wie es Michael Bisping nach dem Kampf gezeigt hat, schiebt sich da jedes Mal was in den Hintern rein, damit er diesen Körper so, und auch der Körper scheißt drauf, ja, da kann er aussehen, wie er will. Das Problem, was ich damit habe, dass er definitiv sich dadurch auch Vorteile im Kampf holt. Ja. Ja, also ich bin auch, also wie gesagt, man weiß es nicht und theoretisch müsste eine Unschuldsvermutung gelten, aber bei Yoel Romero bin ich da ehrlich gesagt nicht mehr bereit. Das hat er sich auch verspielt mit solchen. Das hat er sich aus meiner Sicht auch verspielt mit solchen Aktionen wie gegen Tim Kennedy oder jetzt auch gegen Chris Weidman mit diesen mit Wasser übergießen und so. Das sind alles so Dinge, die da bei mir mit einfließen in der Beurteilung, ob das jetzt ein cleaner oder nicht cleaner Fighter ist. Also jemand, der sich ständig solche Mittel bedient, ja, dem unterstelle ich schon dreimal, dass er auch vor Doping nicht Halt macht. Der ganze Typ an sich mag in Interviews sympathisch, ein bisschen trollig rüberkommen, so, aber das ist. Ja, sympathisch. Ja, mit seinem No Forget Jesus. Und das ist ja schon die seine freundliche Interpretation von dem, was er da gesagt hat, Ding da, weißt du, also selbst als Persönlichkeit ist er jetzt niemand, der mir groß ans Herz gewachsen wäre. Nee, aber wirkt ein bisschen kauzig so mit seiner Rechtsstimme und lächelt ja dann auch immer so. Also er ist auf jeden Fall ein Charakter, der in Erinnerung bleibt. Also, ich meine, es ist ja auch immer gut, Leute, die man nicht mag in MMA, ist genauso wichtig wie Leute, die man toll findet. Aber ja, keine Ahnung. Aber egal, auf jeden Fall, also auch Chris Weidman ist zumindest so ein bisschen da und einfach nur aufgrund von abfallender Leistungskurve, die so zusammen mit dieser USADA-Doping-Regulationseinführung so ein bisschen korreliert zumindest, da ist er zumindest so leicht verdächtig. Wobei der hatte ja auch da eine Operation am Nackenwirbel. Ja, kurz davor, ja. Oder was heißt kurz davor im Sommer, ja. Ja, was eine Rolle spielen könnte, muss man mal abwarten, wie sich das jetzt mit Chris Weidman weiterentwickelt. Ja, aber bei ihm sind halt einfach nicht die Indikatoren sind nicht so stark wie bei Yoel Romero. Chris Weidman ist so eine leicht hochgezogene Augenbraue, aber da wäre ich ja immer noch bereit, mit mir reden zu lassen. Und ja, bei Yoel Romero sitze ich halt einfach nur da und denke mir so, nein, der stofft. Ich bin überzeugt. Was bei mir auch noch so ein gewisser Indikator dafür ist, dass bei Weidman vielleicht wirklich kein Doping gemacht wurde, ist, dass aus seinem Camp, ja, diesem Longo Sarah Camp, es eigentlich jetzt keine Fälle gibt, von denen ich wüsste, die bekennende Doper sind oder überführte Doper. Also die ganzen Vögel, die da abhängen, sind, soweit ich weiß, bislang clean. Also, ja, das wobei das heißt ja nicht. Das heißt nicht, wobei natürlich aber umgekehrt hast genau. Du recht wieder bei Yoel Romero. Richtig, das meinte ich. ATT war schon immer ein Camp, wo viel gedopt wurde. Ja. Und dann auch noch hier mit dem Marky Cover, der ja offensichtlich nebenbei noch so eine Supplements-Firma hat, die ständig dafür sorgt, dass irgendwelche Kämpfer zufälligerweise Mittelchen einnehmen, die dann am Ende sich als Tainted Supplements herausstellt. Ist ja auch geil gewesen. Hast du diesen Bericht gelesen von den dieser John Jones Arbitration-Geschichte? Ich habe John Jones hat ja dieses, wie sagt man da auf Deutsch zu Arbitration, so Vermittler? Mediator, es gibt auf jeden Fall so eine Anhörung, die du anrufen kannst, ne, so eine Vermittlungsschiedsstelle, genau. Und wenn du erwischt wurdest wegen einem Dopingtest bei der USADA, kannst du diese Schiedsstelle anrufen und dann wird das nochmal alles untersucht und da wurde ja der Bericht ins Internet gestellt. Und das ist halt einfach ein wunderbares Dokument. Und da sind ja auch ein paar Zeilen zu Malky Carver drin, wo dann der zuständig berufene Mediator im Grunde genommen darstellt, so nach dem Motto, Malky Carver hat eigentlich keine Ahnung von all dem und es war eine grobe fahrlässige Entscheidung von Jones, diesen Menschen damit zu betrauen, all seine Doping-Test-Angelegenheiten zu verwalten. Ja, der hat ja wahrscheinlich auch wenig Interesse daran, dass seine Kämpfer clean sind. Ihm ist wichtiger, dass seine Kämpfer möglichst vermarktbar sind und natürlich Kämpfe gewinnen. Und Doping ist jetzt, sag ich mal, für ihn, solange es nicht auffällt, eher förderlich. Deswegen, Da sind wir wieder bei den Interessenkonflikten. Ne? So ein Manager kriegt ja häufig eine Beteiligung an dem, was ein Kämpfer einnimmt. Und das gilt ja auch für, sag ich mal, häufig gerne für Camps, also für so Fight-Camps mit den Trainern und so. Und selbstverständlich, wenn du beteiligt bist am finanziellen Erfolg und du dann auch noch selber das Risiko, wenn derjenige erwischt wird wegen Doping, nicht mitträgst, zumindest nicht in der Hinsicht, außer dass du vielleicht einen Gewinnausfall hast, weil der Typ dann gesperrt wird. Natürlich ist das der falsche Mensch, um ihn mit der Verwaltung deiner Anti-Doping-Regularien zu betreuen. Selbstverständlich ist das verkehrt. Wobei man bei ihm auch immer das Gefühl hat, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist unabhängig vom Doping. Marky Carver wirkt einfach wirklich, und es liegt nicht nur an seiner Frisur, wie so ein schmieriger Typ, der... Ja, der wirkt wie ein Gebrauchtwagenverkäufer aus dem Lehrbuch. Das aber ein ganz schlechter. Beziehungsweise ein ganz guter dann wiederum. Also es gibt ja auch Gründe, warum er eigentlich immer ganz oben mitschwimmt bei dem, was er macht. Er hat ja früher, glaube ich, auch so Immobilien verkauft und so und auch da war er ja sehr erfolgreich. Also es ist immer schon ein Typ gewesen, der sich mit windigen Geschäften über Wasser halten konnte und mehr als das. Kann mir nur schwer vorstellen übrigens, dass Malky Carver wirklich im Rahmen dieser Profession mit Immobilien erfolgreich war. Sonst wäre der, dann wäre kein MMA-Manager. Wenn du mit Immobilien wirklich ernsthaften Erfolg hast, ich glaube, der hat dann mal irgendwie als MMA-Manager. War das jetzt nicht so, dass er 2008 durch diese Immobilienblase dann erstmal wieder geerdet wurde, sage ich jetzt mal. Irgendwie, also ich habe das mal im Helwani-Interview so halbwegs verfolgt. Also wenn Malky Carver interviewt wird, das ist dann meistens so, da kannst du irgendwie 95% des Interviews kannst du unter Floskeln abtun und die anderen 5% sind dann vielleicht noch interessante Informationen. So, und deswegen schalte ich da geistig oft ab und lese mir dann später das Wichtige abgedruckt nach. Also Könnte mir vorstellen, dass das auch so eine Legende ist, die Markikawa selber in die Welt gesetzt hat. Also möglich ist es natürlich, klar. Er kann auch ein erfolgreicher Immobilienmakler gewesen sein und hat dann irgendwie im Rahmen dieses Immobilienmarkt-Crashes dann viel Geld verloren oder sonst irgendwas. Aber selbst dann, wenn du da erfolgreich gewesen bist, dann hast du nichts beiseite geschafft. Du hast nicht gesehen, wie instabil dieser Markt ist und hast ein bisschen von deiner Kohle in Sicherheit gebracht. Und dann entscheidest du dich, dass du MMA-Manager wirst, anstatt einfach in dem Bereich wieder was aufzubauen, weil du da ja schon so erfolgreich warst. Ha, ha, ha, ich weiß nicht. Ich habe da so, keine Ahnung, aber es liegt auch natürlich daran, dass der, wie aus dem beschriebenen Grund, also Auftreten, die Art und Weise, was er sagt, wie er redet und so weiter, der wirkt einfach so unaufrichtig, dass man wahrscheinlich grundsätzlich alles in Zweifel zieht, was er sagt. Und vielleicht ist das doch das Ding, wo alles quasi einfach total wahr ist. Aber es stimmt schon. Das ist halt so, wenn du ihn hörst, wenn er über diesen John Jones Fall spricht zum Beispiel, und dann beteuert er ja einfach, dass er kennt John und er glaubt ihm das halt einfach. Und in Kenntnis aller Umstände des Lebens von John Jones, ja, wie es sich in der Öffentlichkeit nun mal abgespielt hat, ist ja das schon zumindest intellektuell völlig unaufrichtig. Also ich meine, du kannst doch mit der beste Freund von John Jones sein, aber nach dem, was John Jones sich schon geleistet hat, wird doch eigentlich jeder vernunftbegabte Mensch da sitzen und sich denken so, ja, vielleicht glaube ich ihm nicht jedes Wort, das er sagt. Andererseits, was soll er sagen in diesem Moment? Also, er kann ja nicht sagen, ja, ich glaube ihm nicht. Also, naja, aber das ist natürlich, es ist ja eine Ratio, die er da präsentierte in dem Falle, wo er auch die Öffentlichkeit versucht zu überzeugen, dass John Jones ja unschuldig ist und dass das alles ein großes Missverständnis sei und so weiter. Und wenn man sich jetzt hinterher auch die Story, deswegen sage ich ja, dieser Bericht von dieser Schiedsstelle ist so interessant, wenn man sich dann anschaut, was dann John Jones tatsächlich da als Entschuldigung präsentiert hat. Er war in einer Bar mit irgendeinem Typen aus diesem Krafttrainingsteam, wo er ein paar Wochen unterwegs ist. Dann fragt er den nach irgendeiner Art Viagra. Ja, der Typ sagt, ich hab was im Auto, er holt eine Pille hervor, die offensichtlich aus einem völlig nicht gekennzeichneten irgendwas stammt und John Jones schluckt sie einfach direkt on the spot. Also da ist so viel Zeug dabei, wo ich mir denke, mein Gott, also entweder ist es wirklich gröbst fahrlässig oder es ist halt einfach gelogen. Und dann kommt hinterher noch raus, dass der Typ, der als er den Beleg für die Bestellung vorlegt, zufällig genau die Substanz auch in Reinform mitbestellt hat, für die John Jones in seinem Dopingtest aufgeflogen ist und dass in der angeblichen Viagra, die Jones genommen hat, ein weiterer Bestandteil enthalten ist, der in seinem Dopingfest mysteriöserweise nicht vorkam. Also es ist halt einfach so. Und das Ganze wird noch absurder, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass Anderson Silva ein Jahr oder ja doch ein Jahr vorher genau wegen solchen Präparaten auch des Dopings überführt wurde. Und genau da müsste es ja eigentlich Klick machen bei einem professionellen Kämpfer, wenn ich diesen Fall im Hinterkopf habe und mir bringt irgendjemand irgendeine Tablette, um halt einfach ein längeres Durchhaltevermögen zu haben, dass ich das vielleicht hinterfrage. Und in dem Moment, finde ich, hat USADA fast noch zu milde reagiert mit ihrer Strafe. Ja, das ist eigentlich noch ein Dummheitsbonus geben müssen. Also, weißt du, das kann, also ich bin ja sowieso jemand, der sagt, wenn du Geld damit verdienst, dass du praktisch ja Kämpfer bist und alles dafür tun musst, nicht positiv des Dopings überführt zu werden, ja, dann muss dir halt einfach klar sein, alles, was ich einnehme, muss gewissen Regeln unterstehen oder ich muss mich da vergewissern, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendein Medikament nehme, dass ich deswegen nicht positiv des Dopings überführt werde, etc. pp. Und wenn ich das weiß, dann gibt's für mich auch nicht mehr die Ausrede, ja, ich wusste nicht, dass hier irgendwelche falschen oder illegalen Substanzen drinne waren. Vor allem bietet die USADA an, dass du Präparate oder auch Medikamente einschickst, die nicht auf ihrer Liste stehen und die testen die für dich, um herauszufinden, kannst du das nehmen oder kannst du das nicht nehmen. Und wenn du dazu nicht bereit bist oder zu blöde dafür bist, kann man ja auch nicht sagen, ja, tainted supplement, nee, lass ich nicht gelten. Also dann hast du nicht diesen, dann hast du einfach nicht diesen, oder bist nicht den Weg über USADA gegangen, um dich abzusichern. Und in dem Moment fällt für mich diese Unwissenheit überhaupt nicht ins Gewicht, aus meiner Sicht. Also, ich glaube, dass man hier bei John Jones einfach auch nochmal der UFC so ein bisschen einen Gefallen getan hat. könnte ich mir vorstellen. Sie wissen, oder USADA wird natürlich auch wissen, dass John Jones nicht ganz unwichtig für die UFC ist. Und man hat da, glaube ich, eher nochmal ein Auge zugedrückt, weil es John Jones war. Könnte ich mir vorstellen. Schwer zu beweisen, aber könnte ich mir vorstellen. Also in dem Fall war es ja so, dass die Substanz, für die er positiv getestet hat, die war halt mit einer einjährigen Sperre belegt. Und da hat er das Maximum sozusagen bekommen. Von daher wäre ich in dem Falle nicht geneigt, USADA da jetzt einen Vorwurf zu machen. Die haben sich halt einfach strikt an ihre Regeln gehalten. Aber das wirkt alles so fabriziert, was er da erzählt. Ich kenne mich zum Beispiel auch nicht aus mit Viagra, aber wie wahrscheinlich ist es, dass man so eine Pille dann einfach direkt nimmt? Also er, in seiner Erzählung ist er ja mit seinem Trainer und diesem Typen einfach Abendessen gegangen. Also ich meine, wenn er nicht dann direkt im Anschluss mit der Bedienung in ein Hotelzimmer verschwindet, also warum sollte man das sofort nehmen und nicht irgendwie später? Also es ist halt so, diese ganze, es stinkt ganze halt zum Himmel. Ist seltsam. Es stinkt zum Himmel. Und kurz was zu dieser USADA-Sperre. War es nicht so, dass die gesagt haben, wenn du Steroide oder, also Steroide ist ja so ein großer Überbegriff für vieles, zu dir nimmst, dass du dann mindestens 2 Jahre gesperrt wirst? Und in dem Fall war ja, die genau. Aber der hat ja keine Steroide genommen. Nee, aber die Substanz fällt ja schon unter diesen Performance-Enhancing Begriff aber sozusagen. Also deswegen ist es, ja. Weiß ich nicht so genau, ob die werden schon wissen, was sie für eine Strafe John Jones geben, aber also für mich war das damals, als dieser neue Strafenkatalog vorgestellt war, eigentlich klipp und klar so zu verstehen, dass wenn du irgendwas nimmst, dass deine Performance enhanced, sag ich jetzt mal, dann bekommst du Minimum 2 Jahre Sperre beim ersten Verstoß. So habe ich das damals verstanden. Andererseits sehen wir jetzt bei Lyoto Machida, dass er auch nur in Anführungsstrichen 18 Monate bekommt, obwohl er sogar zugegeben hat, gedopt zu haben. Also ist ja auch nochmal so ein, ja, scheint ein dehnbarer Bereich zu sein, das Festlegen des Strafmaßes. Also ja, ich bin mal gespannt, wie John Jones zurückkommt nach dieser Sperre. Ob er überhaupt nochmal zurückkommt, das weiß man ja auch nie. Vielleicht überfährt dann noch jemanden, hoffentlich nicht. Ja, wenn er im Knast landet. Ey, es ist wirklich nicht auszuschließen, dass der Typ sich noch weiter in die Scheiße reitet. Und das ist das Absurde. Ja, absolut, das ist ja das große, das Bedauerliche, die Tragödie an der ganzen Geschichte. Keine Ahnung, ich meine, es macht schon Sinn, finde ich, der Katalog von USADA, was diese Dopingmittel angeht, der und differenziert natürlich und zwischen unterschiedlich schweren Verstößen und die richtig schweren Verstöße sind natürlich irgendwelche Anabolika und sowas und dafür kriegst du dann halt diese 2 Jahre Sperre und das, was Jones genommen hat, sind ja Sachen, die nach meinem Verständnis Teil eines solchen Steroidzyklus sind. Ja, es ist ja so, glaube ich, so ein Östrogenblocker oder so, weswegen er da auffällig geworden ist. Also das nimmst du halt, um Nebeneffekte von einem Steroidzyklus einzudämmen. Genau, ja, also, wenn du davon runtergehst, wenn du die absetzt. Ja, genau, absetzt. Also Brustwachstum und sonst irgendwas. Von daher, und das ist quasi Zeug, was per se, also diese Substanz an sich ist jetzt, glaube ich, nicht mal unbedingt etwas, was als Doping funktioniert und dir einen Vorteil verschafft, aber es wird halt geprüft, weil es Teil eines typischen Dopingzyklus ist. Und wenn du damit auffällig wirst, dann kriegst du sozusagen halt trotzdem eine Strafe, so nach dem Motto, wir haben dich wahrscheinlich einfach nur nicht bei dem erwischt, was eigentlich den Dopingverstoß darstellen würde. Genau, du aber nimmst dieses Mittel. Du nimmst dieses Mittel nicht einfach so. Also du nimmst es nicht, weil das bringt ja an und für sich erstmal nichts. Es bringt nur den Erfolg, dass wenn du vorher Steroide zu dir genommen hast, dass du, dass das nicht offensichtlich sozusagen zutage tritt. Gab's doch mal diesen Kämpfer, der immer diese, wie hieß denn der nochmal? Der sah immer aus, ob der Brüste hätte. Der war bei Ultimate Fighter, das war ein Schwarzer. Ja, du meinst den Daryl Schoonhofer, den Rampage Jackson immer Titties genannt hat. Ja, genau. Und da war es ja eigentlich klar, was da abgeht. Und aber ja, auch da hieß es dann, naja, gut, muss ja die Unschuldsvermutung gelten und so. Ja, sei es drum. Was glaubst du jetzt, wie sind die Chancen oder wie stehen die Chancen für Yoel Romero, Michael Bisping zu besiegen? Der Kampf soll ja wohl im Frühjahr 2017 zustande kommen. Bisping hat zugestimmt. Dana White würde gern den Kampf für Januar buchen, aber Bisping will, glaube ich, erst so im Februar, März. Mhm. Was denkst du? Theoretisch, so nach allem, was man bisher gesehen hat, stehen die Chancen natürlich nicht schlecht. Ne? Wir wissen, wir sind ja alle wahrscheinlich so ein bisschen der Meinung, dass Michael Bisping zu gleichen Teilen durch Glück und Können Middleweight Champion geworden ist. Also er hat's, also muss ehrlich sagen, er hat es schon echt verdient, er hat hart dafür gearbeitet, hat eigentlich zumindest ein halbes Auge geopfert, um dahin zu kommen. Also dem Bisping gönne ich das sehr. Mein Zutrauen, dass er diesen Titel lange behalten kann, jetzt wo er anfangen muss, scheinbar sich gegen die wirklich ernsthafte Elite im Middleweight zu verteidigen, naja, da bin ich jetzt nicht so optimistisch meistens. Joel Romero kann ich mir aber tatsächlich sogar noch vorstellen. Also ich hätte gegen Rockhold einen Rematch oder gegen Jacare wäre ich noch erheblich pessimistischer als im Falle von Joel Romero. Selbst Chris Weidman würde ich Bisping weniger Chancen einräumen als im Falle von Romero, glaube ich. Das steht ja außer Frage. Weidman würde Bisping sofort besiegen, da bin ich mir sicher. In wenigen Sekunden. Ich bin leider Gottes, also ich bin kein richtiger Fan von irgendwelchen Kämpfern, aber den Chris Weidman sehe ich schon gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir sehr, sehr weh getan dieses Jahr für Chris Weidman. Ich glaube auch, dass Romero von den drei übrigen oder von den drei übrigen Kämpfern, die zur Debatte standen, Rockhold, Jacare und jetzt eben Romero, vielleicht noch der angenehmste Gegner für Bisping werden kann, wobei man bei Luke Rockhold auch nicht so richtig weiß, ob der besser aussah, als er eigentlich ist. Ja, das ist schwer einzuschätzen. Also Jacare ist für mich der stärkste Gegner in dieser Middleweight Division für Michael Bisping. Und dann ist es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Romero und Luke Rockhold. Dennoch glaube ich, dass Romero das Ding gegen Bisping gewinnt. Also ich bin mir relativ sicher, dass Michael Bisping diesen Kampf nicht überstehen wird. Bin mal gespannt, ja. Schwer zu sagen in diesem Sport. Der Henderson-Kampf hat einen da nicht unbedingt optimistisch gestimmt. Ja. Also Bisping, im Grunde genommen muss man ja fast die gleiche Prognose anlegen, wie ich sie bei Eddie Alvarez getroffen habe. Ne? Also Bisping fängt sich dem dann doch zu oft doch noch eine ein. Das kann man sich offensichtlich nicht leisten bei Romero. Aber andererseits, also Romero ist halt auch so ein Kandidat und ich glaube, da ist es unstrittiger als im Falle von Conor McGregor, dem man eine suspekte Cardio unterstellen darf. Ja. Bisping hingegen ist in der Hinsicht über jeden Zweifel erhaben. Wobei Romero seine Gegner alle in der dritten Runde besiegt. Ja, natürlich, ne? Aber weil er halt auch wirklich so mit, keine Ahnung, fünf Aktionen pro Runde agiert. Ne? Wenn Bisping es irgendwie schafft, den zu zwingen, dass er ein bisschen arbeiten muss, dann glaube ich, ist da auch vielleicht schneller die Luft raus, dann wird er langsamer und so, er ist halt immer noch gefährlich. Also selbst in den späten Runden, was alleine ja auch schon immer wieder durchaus beeindruckend ist, muss man schon mal auch mal sagen. Also egal wie Romero zu seiner Leistung kommt, beeindruckend ist er ja trotzdem. Also dass wo der noch überall den Sieg irgendwo aus dem Hut gezaubert hat, ja, mit welchen Mitteln auch immer. Ne? Also auch Tim Kennedy, der hat ihn ja zerstört in der zweiten Runde und dann vorbei. Schade. Ja, gar keine Frage. Er findet dann immer mal wieder eine Möglichkeit, Kämpfe noch zu drehen, die eigentlich schon als verloren gelten. Es gab, glaube ich, auch mal gegen Derek Bronson so einen Kampf, das schien so, als ob er diesen Kampf schon abgegeben hat und hat er auch in der dritten Runde, Da sah er auch schon halbtot aus, also ja, kardiomäßig. Genau. War das gegen Bronson, Derek Bronson, genau. Ja, furchtbarer Kampf übrigens. Ja, es die war ein furchtbarer Kampf. Die zweiten Runde nur noch so am Schnaufen und Schwingen. Aber Bronson war derjenige, der diesen Kampf eigentlich gewonnen hätte, weil die ersten beiden Runden gingen an ihn. Die dritte Runde weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß halt nur, dass er dann den Kampf verloren hat. Ich weiß noch nicht mal, wie genau das Finish aussah. Ja, der hat sich so einen Uppercut, glaube ich, gefangen damals. Ja. Das war auch so ein Ding, wo du gedacht hast, so meine Fresse. Da habe ich noch gedacht, so ach, der Romero, ey, das ist aus dem wird nie was. Dieses schnaufende, schwitzende Schwein. Er hat überhaupt nicht die Cardio, um in der Middleweight Division was zu reißen. Ja, das Ding ist nicht auf meine Prognosen, meine Damen und Herren. Das Ding ist halt, dass der Bisping vielleicht auch zu wenig Power hat, um Romero vorzeitig auszunocken. Und umso länger der Kampf natürlich dauert, umso weniger Kraft wird Romero haben, umso mehr wird er abbauen konditionell. Aber er hat natürlich auch länger Zeit, irgendwie einen dieser berühmten Romero-Treffer zu landen. Also deswegen, dieser Kampf an sich ist schon interessant und spannend. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, und ja, ich kann... Guter Kampf. Ja, ich kann das schwer abwägen, wer jetzt hier wo Vorteile hat, weil Romero so unberechenbar ist. Ja, also das ist halt das Problem. Der kann halt jederzeit irgendwie irgendwas landen und dann ist das Ding aus. Woodley gegen... Also, ja? Also ich meine, wollte nur sagen, die Vorteilsverteilung an sich ist ja total klar, aber daraus lässt sich halt einfach kein eindeutiges Ergebnis prognostizieren wieder. Also man weiß, dass Michael Bisping technisch disziplinierter ist, besser ist, ein größeres Arsenal hat, erheblich bessere Cardio hat und wahrscheinlich auch bessere Beinarbeit hat als er. Und man sollte meinen, es ist durchaus vorstellbar, dass Michael Bisping einfach 5 Runden lang Kreise um Yoel Romero läuft und ihn zu einer klaren Decision wegpotschottet. Aber umgekehrt kann er sich halt jederzeit eine einfangen, hat schon bewiesen, dass er das sehr gerne tut. Ja. Und dann ist es wiederum vorbei. Und das mit dem Auge von Michael Bisping hilft da ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das Gefühl, er war ja schon immer empfänglich für sowas, aber das ist jetzt noch schlimmer geworden, weil ich glaube, dass er nicht mehr 100%ig Sehkraft hat überall und dass er dann halt manche Sachen vielleicht auch nicht mehr so gut kommen sieht. Von daher, ja, keine Ahnung. Also wenn ich eine Prognose abgeben sollte, würde ich erwarten, dass Michael Bisping irgendwo ins K.O. läuft. Das ist eigentlich das, was zu erwarten wäre, glaube ich. Beim Dan Henderson-Kampf war es ja auch noch so, du wusstest im Endeffekt, was kommt. Also es war jetzt ja nicht so, dass Dan Henderson da irgendwie eine neue Schlagkombo einstudiert hat, sondern du wusstest genau, was auf dich zukommt, welches Problem entstehen könnte, bei welchen Aktionen. Und trotzdem ist Bisping in diese H-Bomb gelaufen sozusagen. Und Romero ist ja dann noch ein bisschen vielseitiger in seiner Art und Weise, seine Gegner finishen zu können. Genau, und schneller. Und das spricht so ein bisschen für Yoel Romero. Man muss auch mal das Alter mit berücksichtigen. Also vielleicht gibt's irgendwann den Punkt, wo Romero zu sehr abfällt. Ist schwer zu sagen, aber er nimmt natürlich genügend Mittel, um das zu verhindern. Ja, ja, Hustensaft natürlich. Ja. Aber ja, also bis Februar denke ich nicht, dass Yoel Romero genug abbaut, als dass man sich wir reden ja nicht von 3 Jahren, sondern ja. Ja, eben. Also das wird wahrscheinlich. Ich nehme nicht an, dass das jetzt so schnell, so drastisch dann irgendwo eintritt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Aber ja, mal gucken. Also ich würde es Michael Bisping sehr wünschen. Das wäre sehr cool, wenn er diese Titelverteidigung schafft. Aber ich würde nie und nimmer auf ihn wetten, was das angeht jetzt in dem Falle, ehrlich gesagt. Man muss aber auch umgekehrt sagen, sowas mit Henderson, weißt du, das kannst du ja eigentlich immer sagen. Also weil Nurmagomedov, du musst ja nur den Takedown verteidigen. Du weißt ja auch, was der vorhat. Du weißt auch, was das Mittel dazu ist, sozusagen. Aber das hat auch bislang keinem was genutzt oder keine Ahnung, bei McGregor sitzen ja auch alle da und sagen, ja, du musst ja nur aufpassen, dass die linke gerade dich nicht trifft oder der linke Haken. Das denkst du auch so, ja schon, aber ja, wobei die gerade von dir angesprochenen dann schon noch mehr zeigen können. Und bei Dan Henderson hatte ich wirklich das Gefühl, er kann nur diesen einen Schlag. So, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Kampf zu beenden für ihn. Und das ist, das Gefühl habe ich bei Nurmagomedov jetzt nicht. Der ist natürlich klar von seinem Wrestling abhängig, ein Stück weit. Man hat das ja auch gesehen, als er zu Beginn der ersten Runde von Michael Johnson da getaggt wurde schon und Probleme hatte. Mit Sicherheit hat er da auch einen kleinen Fehler gemacht, dass er hat ja gesagt, er möchte auch was von seinem Striking zeigen. Und das war der Grund, warum er überhaupt erst in diese Situation kam, dass er von Michael Johnson getroffen wurde. Und vielleicht muss er da dann halt einfach zu 100% auf sein Wrestling vertrauen, aber er zeigt halt eben auch, dass er am Boden dann diverse Möglichkeiten hat, seine Gegner zu finishen. Also im Endeffekt hat er alle Möglichkeiten gegen Michael Johnson schon unter Beweis gestellt. Du hättest den Kampf beenden können, als er da dieses Ground and Pound gezeigt hat und natürlich spätestens dann mit dem Kimura war es, glaube ich, der den Kampf beendet hat. Genau. Also das meine ich, dass natürlich so ein Nurmagomedov da noch mehr Möglichkeiten hat. So die sind schon vielseitiger, ja, aber sonst, keine Ahnung, selbst im billigsten Beispiel nimm halt Roy Nelson, weißt du, wie oft hat der Erfolg gehabt mit dem Quatsch, auch gegen Leute, wo du gedacht hast, ja komm, ist doch ganz einfach, ja. Das stimmt. Overhand right, das ist das Einzige, worauf du achten musst, und dann haben sie sich trotzdem eine gefangen. Das stimmt. Auch ein diskussionswürdiger Kampf oder beziehungsweise diskussionswürdiges Kampfende war Tyron Woodley gegen Stephen Thompson, ein Kampf, der in einem Unentschieden endete. Natürlich die wichtigste Frage, wie hast du den Kampf für dich gewertet? Ich glaube, ich dachte, dass Woodley gewinnt am Ende. Punktest du so mit für dich, so gedanklich? Ja, oder? Ja, das schon. Ja. Ich versuche immer, habe immer so zumindest im Hinterkopf, was ich denke, wer jetzt welche Runde gewonnen hat. Also ich vergebe jetzt keine Scores im Sinne von 10-9, 10-8 oder sowas. Also das manchmal denke ich mir so, das könnte jetzt auch sogar eine 10-8 sein. Ich habe überlegt, natürlich, also es gab ja die eine Runde, wo der Woodley sehr dominant war, also eigentlich gab es sogar 2 Runden. Ich dachte, dass er der Thompson ist ja dann in der einen Runde, in der er ziemlich vermobbt wurde am Boden, ist er nochmal zurückgekommen, hatte am Schluss selber dann nochmal Mount Position, hat nicht viel damit gemacht, aber da dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich genug, damit die Judges doch wieder auf eine 10-9 gehen. Das ist so ein bisschen jetzt, dadurch, dass jetzt in letzter Zeit ja diese Regeländerungen eingeführt wurden und man da versucht jetzt auch so ein bisschen diese Spannweite zu erhöhen, sind meine Prognosen, was die Judgings angeht, nicht mehr so gut, weil sich da jetzt Dinge verändern und die ganzen Erfahrungswerte nicht mehr so richtig hinkommen, aber manchmal eben doch stimmen. Deswegen ist es in letzter Zeit, finde ich, viel schwieriger vorherzusagen, wie die Ringrichter da entscheiden. Aber ich habe insgesamt dachte ich, dass der Woodley es knapp gewinnen würde. Also ich das Draw ist nicht ganz verkehrt, finde ich. Genau. Ich habe auch ein Unentschieden auf meinem Punktzettel gehabt sozusagen. Ich habe Woodley die Runde 1 und Runde 4 gegeben, die Runde 4 10-8. Und Thompson habe ich Runde 2, 3 und 5 gegeben. Hätten die Judges wirklich die vierte Runde an Woodley nur mit 10-9 gegeben, hätte Thompson gewonnen. Das ist ganz interessant. Also bei meinem Punktzettel. Das ist ganz interessant, dass du sagst, könnte sein, dass es eine 10-9 war. Ich gebe dir recht, wenn diese, was war das für ein Move, ein Guillotine-Choke, oder? War das? Genau. Als er da fast austappen musste, Thompson gegen Woodley. Wenn er das Ding nicht gezeigt hätte, hätte ich, glaube ich, auch nur eine 10-9 gegeben an Woodley, weil nur dieser, jetzt kommt hier wieder eine Nachricht, 10 Minuten Essen ausmachen. Ich kann nicht das Essen ausmachen, ich bin ja... gut, dann muss ich in 10 Minuten Musik spielen. Ja, so sieht's halt aus, Sonntagvormittag, da muss man sich auch noch ums Essen kümmern, nicht nur um den Podcast-Gast. Aber zurück zu meiner Punktevergabe. Also Woodley... hat in der vierten Runde für mich genügend gezeigt, um sich so eine 10-8 zu holen. Und deswegen kam ich auch auf dieses Unentschieden. Die Frage ist halt jetzt, wie man mit diesem Unentschieden umgeht. Was hältst du von einem direkten Rückmatch oder würdest du Damien Maia jetzt erstmal die Chance einräumen, gegen Woodley zu kämpfen? Also meine persönliche Präferenz als Fan wäre es, dass ich als nächstes Damien Maia sehe. So rein aus so einem... Was wäre wahrscheinlich das Anständige und Richtige jetzt, würde man schon vermuten, dass wenn jemand in einem Titelkampf ein Unentschieden produziert, dass es dann tatsächlich so einen direkten Rückkampf gibt, weil das ja unaufgelöst geblieben ist. Aber ich weiß nicht. Also der Kampf war einerseits schon spannend, aber auf der anderen Seite nicht so herausragend, dass ich sage, jawohl, ich will das dringend nochmal sehen. Ich habe auch vor allem aber auch kein Pferd in dem Rennen. Also Thompson und Woodley, die sind für mich beide gleich sympathisch. Zucke ich bei beiden so ein bisschen mit den Schultern. Damien Maia finde ich hingegen sehr cool. Von daher ist natürlich jetzt auch meine persönliche Parteinahme relativ eindeutig, für was ich mich entscheiden würde, wenn ich frei entscheiden könnte. Ich war ein bisschen enttäuscht von Stephen Thompson, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, hatte das Gefühl, dass er irgendwie anders gekämpft hat, als er sonst seine Kämpfe bestritten hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass du natürlich, wenn du so einen Titelkampf bekommst, dass dir dann bewusst wird, welche Chance du auf einmal hast, könnte ich mir vorstellen. Also ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft von Stephen Thompson und das ist dann auch der Grund, warum ich sage, naja, ich brauche nicht unbedingt nochmal ein Rückmatch sehen, jedenfalls nicht gleich. Ich hätte kein Problem damit, wenn Stephen Thompson jetzt erstmal den Umweg geht und nochmal, weiß ich nicht, gegen jemand anderen antritt in der Division und dann sich so sozusagen den Rückkampf erarbeitet. Und ich bin auch der Meinung, dass Damien Maia einfach im Zug ist. Also er hat jetzt so gute Leistungen gezeigt, es läuft ihm vielleicht auch so ein bisschen dann die Zeit davon, wenn er jetzt nochmal fast ein Jahr warten müsste. Ja, also das wäre ja dann so. Jetzt gehen wir davon aus, Woodley kämpft nochmal gegen Wonderboy, dann findet das im Frühjahr statt, dann braucht er nochmal ein bisschen Pause, der Sieger aus dem Kampf, und dann kannst du vielleicht irgendwann im August oder Juli diesen Kampf gegen Maia zeigen. Das ist, finde ich, ja, hat einen üblen Beigeschmack für mich. Jetzt hat man ja gehört, dass Damien Maia von der UFC schon zwei neue Gegner angeboten bekommen hat. Zum einen Anderson Silva und zum anderen Robbie Lawler. Beide Gegner, so sagt Damien Maia, sind für ihn interessant und er würde sich diese Kämpfe, ja, tschüss, diese Kämpfe, so, ja, einfach hier reinkommen und erzählen, würde sich bei beiden Kämpfen auch... Open Mic Session hier. Ja, absolut, da kennen die gar nichts, weißt du, die sind andere Zeiten gewohnt, es gab schon Podcasts, da ging es hier zu später Stunde heiß her und da war dann gab es dann keine Podcast-Etikette mehr, möchte ich jetzt mal sagen. Also auf was ich hinaus will, für Meyer ist so ein Robbie Lawler-Kampf auch eine Option. Aber ja, für mich hat Damien Meyer genügend getan, um sich jetzt endlich mal gegen einen Champion zu beweisen. Mal wieder, muss man sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Damien Meyer sehr, sehr gute Chancen hat, Tyron Woodley zu besiegen. Ja, also ich tendiere zu diesem Kampf. Meyer Woodley. Ja, würde mir also er ist halt der interessantere, aber halt auch eben, wie gesagt, also da, die Kämpfe sind ja immer am besten, wenn man bei von mindestens einem dringend will, dass er gewinnt oder verliert. Ja, das macht es ja immer spannender, dann ist man emotional investierter und da bei dem in Meyer gehört halt zu den Leuten, denen würde ich es halt echt gönnen, dass sie einen Titel gewinnen. Und Woodley Meyer, ich hätte ehrlich gesagt überhaupt kein gutes Gefühl dafür. Ja, da spielen sich bei mir Damien Meyer, Nate Marquardt-Szenen vor dem geistigen Auge ab, wenn ich an diesen Kampf denke. Aber wenigstens die Chance sollte er halt nochmal kriegen, solange er noch nicht endgültig sozusagen aus Altersgründen ausscheidet, aus Titelkampf-Erzählungen sozusagen. Und ja, das wäre halt so mein Wunschkampf. Und ja, aber ich könnte verstehen, dass man logischerweise sich dann für einen Rückkampf mit dem Thompson entscheidet. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte auch, wenn er mir vorher gesagt hätte, dass der Kampf Woodley-Thompson geht über 5 Runden, wer gewinnt, hätte ich sofort Thompson gesagt. Ja, das stimmt, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Woodley da in der letzten oder in der vorletzten Runde nochmal so einen auspacken kann. Aber er hat halt die Power und offensichtlich auch bessere konditionelle Fähigkeiten als bislang gedacht. Ich bin natürlich auch so ein bisschen skeptisch, ob die UFC ein großes Interesse daran hat, Damien Meyer als Champion zu, ja, in der Welter Division zu sehen. Also könnte auch sein, dass die UFC da sich so denkt, ach naja, lass mal einfach nochmal Woodley gegen Thompson antreten und umgehen da das Risiko eines uninteressanten Champions. Das ist ja auch immer so ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Für mich ist Woodley aber auch nicht so der Superchamp ist, wo man sagt, das ist jetzt ein unglaublicher Verlust für die UFC, wenn der nicht mehr Champion ist, sondern Meyer. Das schlummert aber Potenzial. Das stimmt natürlich. Aus meiner Sicht schlummert bei Woodley Potenzial. Also er könnte entweder so ein verhasster Champion werden, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, es wirkt ja momentan so, als ob die meisten Fans ihn nicht so besonders gut finden, aber das kann sich auch noch wandeln. Ich glaube, dass Woodley absolutes Star-Potenzial hat. Er braucht natürlich Siege, ja, er muss seinen Titel verteidigen, gar keine Frage, aber ich wittere da Potenzial. Ist schwer vorherzusagen, aber so mal abwarten, was da sich so noch ergibt. Ja. Jędrzejczyk gegen Kowalkiewicz, das war für mich ein ganz merkwürdiger Kampf, weil im Nachhinein auf einmal eine Diskussion aufkam, die kann ich in dem Fall überhaupt nicht nachvollziehen. Es ging nämlich darum, ob es zu einem möglichen Rückmatch der beiden Damen kommen sollte, am besten in Polen. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber aus meiner Sicht ging jede Runde 10-8 an Joanna Jędrzejczyk, bis auf die 4. Runde. Die könnte ich aber für mich noch argumentieren, dass ich die auch an JJ gebe, mit 10-9 halt nur, weil sie halt einmal kurz so angenockt war. Aber fandst du nicht, dass das eine absolute dominante Vorstellung von Joanna Jędrzejczyk war und es überhaupt keine Diskussion geben kann über ein mögliches zweites Match der beiden? Also, keine Ahnung. Also, ob jetzt jede Runde 10-8 war, darüber könnte man sicherlich diskutieren. Ja, aber ob die Spitze keine zu. Diskussion darüber, dass sie das eindeutig gewonnen hat. Es war auch ehrlich gesagt kein irrsinnig interessanter, aufregender Kampf, aus genau dem Grunde. Also es war halt einfach technisches Kickboxing. Es war jemand immer die ganze Zeit sehr eindeutig vorne, aber auch nicht so dominant, dass es sozusagen in dieses unterhaltsame Zerstörungsterritorium eingetreten wäre. Es war halt einfach so, ja, also da muss man schon, glaube ich, sehr an den Feinheiten von Kickboxing und Muay Thai interessiert sein, um große Begeisterung über diesen Kampf zu empfinden. Der war nicht schlecht oder so, aber der war halt auch jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie richtig mitgerissen hätte, sondern das war halt so, ja, okay, ja, es läuft so weiter wie bisher. Also bis auf dieses eine Ding, wo sie halt mal wirklich ordentlich eine kassiert hat und dann man das Gefühl hatte für eine halbe Minute, jetzt könnte tatsächlich das Unfassbare geschehen, aber selbst das wäre so ein Ding, da hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, Instant Rematch und den nächsten Kampf gewinnt dann die Champion, also Joanna, wieder sehr, sehr dominant. Also, pff, nee, der sollen so ruhig jemand Frisches geben, das interessiert mich mehr als einen Rückkampf gegen Kowalkiewicz. Ich könnte mir vorstellen, es ist zwar abwegig, aber ich könnte mir vorstellen, dass sollte Paige VanZant Michelle Waterson besiegen in Sacramento oder am 10. oder wann der Kampf stattfindet, dass das nächste Opfer, muss man fast schon sagen, für Jędrzejczyk wird, weil so richtig fehlen da die Gegnerinnen in der Division. Alexa Grosso verspricht viel, aber ist, glaube ich, noch zu früh für einen Titelkampf. So ein bisschen fehlt da ja ein neuer Contender, der sich nach vorne wagt, muss man fast schon sagen, und Joanna Jędrzejczyk herausfordert. Ich bin gespannt, wie das für sie weitergeht, weil sie möchte ja eigentlich unbedingt, dass es eine Women's Flyweight Division in der UFC gibt und würde dann gerne in der Flyweight Division antreten. Und ich glaube, das würde so langsam aber sicher auch Sinn machen für die UFC, eine Flyweight Division zu starten. Und man hätte dann gleich schon in gewisser Weise einen Star mit Jędrzejczyk. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann einen schönen Mix gibt aus gute Bantamweight-Kämpferinnen und Strawweight-Kämpferinnen. Also ich bin mal gespannt, wie es da in der Hinsicht weitergeht. Aber so direkt einen Contender-Neuen sehe ich gerade nicht. Hast du eine Dame auf Lager, die du jetzt direkt gegen Johanna stellen würdest? Schwer. Schwierig. Also keine Ahnung. Es steht jetzt natürlich aktuell nicht zur Debatte, aber Namajunas würde ich natürlich gerne mal sehen. Ja, prinzipiell, ja. Das Problem für sie ist, glaube ich, dass sie schon einen Titelkampf verloren hat. Damals war gegen Carla Esparza und das war das Ultimate-Weiterfinale, klar. Und dass sie halt den Kowalkiewicz-Kampf verloren hat. Das war natürlich für sie, ich glaube, wenn sie da gewonnen hätte, dann... Also deswegen sage ich ja, steht aktuell nicht zur Debatte. Ich sehe halt auch keine Gegnerin. Ich jetzt sage, die wird gewinnen oder genau. Sowas. Aber es ist halt, das würde ich gerne mal sehen einfach. Ne? Also die Rose ist ja auch jemand, die sich sehr deutlich, finde ich, bislang immer weiterentwickelt hat. Ist ja auch noch jung genug, dass man das Gefühl hat, da sind noch deutliche Sprünge möglich. Und das ist so das Einzige, wo mir spontan irgendwo der Kampf durchaus gefallen würde, wenn sie den mal ansetzen würden. Also wie gesagt, jetzt aktuell können sie das nicht direkt machen, das ergibt wenig Sinn. Aber so rein von dem, was ich mir gerne anschauen würde, interessiert mich das mehr als ein Rematch mit Kowalkiewicz oder sonst irgendwem. Ja, das macht wenig Sinn. So, jetzt, André, jetzt kommt der große Moment. Entweder ich mache jetzt eine Pausenmusik und mache das Essen aus und wir sprechen danach noch über etwas unbedeutendere Kämpfe von 205 oder wir beenden das Ganze hier und treffen uns in absehbarer Zeit nochmal. Das mache ich auch so ein bisschen von deiner Zeit abhängig, denn ich glaube, du hast heute nicht so lange Zeit, dass wir hier bis, weiß ich nicht, in die Puppen senden sozusagen. Wie soll man es machen? Das ist eine gute Frage. Also keine Ahnung, wir könnten noch 20, 30 Minuten könnten wir vielleicht noch machen. Aber weiß nicht, wie viel wir dann noch sinnvoll anfangen können. Genau, dann ich bin da absolut bei dir. Ich würde vorschlagen, also wenn es bei dir irgendwie klappt, würde ich gerne um 207 spätestens nochmal mit dir reden. Das ist ja dann Ende 2016, Anfang 2017. Ich würde das gern so etablieren, dass wir immer bei großen Pay-Per-Views miteinander sprechen, weil es macht mir natürlich viel, viel Spaß. Und ich habe mit Sicherheit auch noch 1000 Fragen zum Thema Gaming dann irgendwann. Übrigens kann ich dir sagen, ich habe dir ja damals erzählt, ich habe die PlayStation verkauft, die ich mal hatte. Ich habe mir inzwischen wieder eine gekauft. Nur eine Slim. Pro oder normal? Ja, nur eine Slim. Ich wurde dafür schon ausgelacht und so, aber ist mir egal, mir reicht das. Ist halt doch 100 Euro billiger. Und ich kann dir sagen, ich hatte zum ersten Mal ein Spiel, das wird dir jetzt, wirst du denken, ja, wo ist da die Story dahinter, aber für mich ist es Wahnsinn. Ich habe zum ersten Mal ein Spiel gefunden, das ich durchgespielt habe und direkt neu gestartet habe. Rate welches. Es ist dieses Jahr erschienen und ja. Okay, du hast ein Spiel und du hast es, also nachdem du fertig warst, es war so gut sozusagen, dass du es gleich nochmal probiert hast. Und zwar auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, was auch bei mir sehr ungewöhnlich ist. Normal interessiere ich mich dann eher für die Story und so einen minimalen Anspruch an Schießqualitäten, sage ich jetzt mal. Also PlayStation 4, ich sag mal Uncharted. Ja, 4. Das ist absolut richtig. Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Spiel so vereinnahmen kann. Also ich bin wirklich, also mir fehlen die Worte. Ich sitze jeden Abend davor und versuche, wie gesagt, bei extrem schwerem Level oder wie nennt man das, Schwierigkeitsgrad, dieses Spiel zu beenden und es bereitet mir so viel Spaß, obwohl es natürlich auch oft frustrierend ist, gerade wenn man dann im Dschungel gegen diese ganzen Vögel da antreten muss, da fehlen mir oft die Fähigkeiten, aber ich schaff's dann nach etlichen Versuchen. Phänomenales Spiel. Und über sowas können wir vielleicht dann auch nochmal sprechen. Ich jederzeit. Dafür bin ich ja da. Scheint ja eine gewisse Vorliebe von dir zu sein. Gut, ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Wünsch dir schon mal jetzt schöne Feiertage. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber man weiß ja nicht, wenn man sich wieder hört. Ja, sicher, ne? Ebenso. Sag noch kurz was zu deinen Podcast-Projekten und anderweitigen Tätigkeiten, weil die sind ja auch hochinteressant. Gerade. Ja, wir machen weiterhin gamespodcast.de. Wir sind ein Spielemagazin zum Hören. Wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen. Wir sind quasi 100% unabhängig. Und wer sich für Computerspiele interessiert, kann ja einfach mal vorbeischauen. Wir haben auch ein wunderbares Forum, um über Computerspiele zu diskutieren. Mit sehr angenehmen Umgangsformen. Übrigens war das mit einer der Gründe, warum ich mir wieder eine PlayStation gekauft habe. Weil wenn man immer darüber liest oder hört, gerade bei euch im Podcast, dann möchte man das auch erleben, über das ihr da sprecht. Und das war, wie gesagt, ein großer Bestandteil meiner Entscheidung, eine neue PlayStation mir anzuschaffen. Ja, das siehst du immer. Da hast du also Sony noch ein bisschen Geld zugesichert. Da bin ich ja extrem froh darüber. Okay, André, vielen Dank und bis bald. Vielen Tschüss. Dank für die Einladung. Sehr Ciao. Gerne. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn. Ja, nochmal der Hinweis, sollte euch das gerade eben Gehörte irgendwie ein bisschen gefallen haben und ihr denkt jetzt, Mensch, der Podcaster, der verdient mehr als nur meinen Download, meinen Retweet, meinen Like oder meinen Daumen nach oben. Der Podcaster verdient mal ein Geschenk. Dann geht doch einfach auf nonpg.de/Dankeschön. Da biete ich die Option Wishlist, also Amazon Wishlist und PayPal-Konto an. Da könnt ihr mich unterstützen in Form einer kleinen Geldspende oder eben eines kleinen Geschenks, sage ich jetzt mal. PayPal könnt ihr auch unter paypal.me/RickyPalm erreichen und ich nehme jegliche Art an Münzen an. Also ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Von einem Cent bis zum, gibt es eigentlich einen 1.000-Euro-Schein? Ist alles willkommen. Danke nochmal fürs Zuhören und bis demnächst.